10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Wichtig. Heute hört ihr bei Ist uns wichtig. Herzlich willkommen bei Radio A, 104,8 MHz Querfunk. Ihr hört einen kleinen Rundumschlag über Moria zu den Wahnvorstellungen der Verschwörungsgläubigen. Dann hört ihr noch was zum NSU 2.0. Und ganz wichtig, wir wollen unbedingt hinweisen auf die Veranstaltung kommenden Dienstag im Café Noir mit Dr. Felix Riedl zu Klimawandel und Rassismus. Viel Spaß bei der Sendung. Parolen keine Chance, lass sie nicht ans Tageslicht, lass sie in den Grüften modern, öffnet ihre Gräber nicht. Volk, Nation und Vaterland sind ihr krudes Kampfgebrüll, alles was dadurch zerbrochen war doch längst entsorgt im Müll. Wenn sie jetzt den Menschenfängern wieder aus den Mäulern sprudeln, lasst sie ungehört verdorren, lasst euch nicht dadurch besudeln. Kriege mit Millionen Toten haben sie uns eingebracht. Folter, Mord und Diktatur, Siegeszug brutaler Macht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Ich gerne einen Spinner, Utopisten und naiv. Doch ich will nicht akzeptieren, was da aus dem Ruder lief. Es gibt sicher schönere Lieder, wohlgefällig ausgedacht. Doch ich glaube, hin und wieder ist ein Aufschrei angebracht. Ja, ich hab schon oft besungen, doch ich wiederhole mich gern. Damals war das Schreckgespenst zwar bedrohlich, doch noch fern. Aber jetzt sind die Gespenster wieder mal aus Fleisch und Blut. Und es darf nicht mehr erwachen, was in ihnen drohen droht. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Nein, ich höre nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt, wo der Menschen miteinander unser Sein zusammenhält. Lasst uns jetzt zusammenstehen, es bleibt nicht mehr so viel Zeit. Lasst uns lieben und besiegen wir den Hass durch Zärtlichkeit. Ja, hi ihr da draußen, hier bei Radio A, und zwar in der Kategorie oder dem Sendungsteil Ist uns wichtig. Ihr habt gerade Hannes Wader gehört, eine Live-Aufnahme seines Songs Den Parolen keine Chance, und den Zusammenhang, warum das Lied am Anfang steht, der sollte sich hoffentlich im Verlauf des Sendungsbeitrags erschließen. Ja, was machen wir heute bei Ist uns wichtig? Es geht ein Stück weit um einen kleinen Rundumschlag, oder ich möchte mit euch ein Stück weit, kann man schon sagen, eine Art Wochenrückblick machen, beziehungsweise auch Monatsrückblick. Und er deckt einiges ab, Dinge, die uns wichtig sind. Es geht zum Beispiel um den Brand, aber nicht nur den Brand, sondern auch die politische Einschätzung, ein Stück weit eine anarchistische Perspektive auf Moria, also das Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos, das seit Jahren mittlerweile völlig überfüllt ist, in dem viele, etwa 9000 Menschen mehr leben, als dort untergebracht werden können, von der Kapazität her und so, wie es angelegt war. Ich will mich mit euch ein bisschen damit beschäftigen, oder ich werde ein paar Worte dazu sagen, warum das kein Skandal ist, zum Beispiel. Dann geht es auch ein Stück weit darum, später, ja, was macht die neue Rechte? Was passiert in Berlin? Was ist in Berlin passiert? Wie ist das Ganze vielleicht politisch einzuordnen? Natürlich haben wir da keinen Wahrheitsanspruch, sondern eher auch eine anarchistische Meinung und Perspektive dazu. Und beginnen möchte ich, wie ich es gerade schon angekündigt habe, damit ein paar Worte oder einen kleinen Beitrag zu Moria zu machen. Das Ganze heute im Live-Stil, ohne viel Vorbereitung. Ich habe ein paar Artikel mitgebracht, unter anderem aus der Jungen Welt, aus der Jungle World, aus verschiedenen Ausgaben und aus der aktuellen Jungle World später noch. Einmal von Thomas Ostensacken, einmal von Peter Schad und dann nochmal ein Artikel, der schon vor einem Monat erschienen ist in der Jungle World. Ein neues, größeres Moria. Ja, als allererstes möchte ich eine anarchistische Forderung voranstellen, und zwar die Forderung, damit es gleich mal klar ist, egal wie wir das politisch einschätzen werden oder wollen oder wie ich das politisch einschätzen werde, eine universelle anarchistische Forderung in Bezug auf Lager, Lagerunterbringung und Lagersysteme muss natürlich heißen: Alle Lager schließen, sofort und für immer. Moria. Skandal bezeichnet ein aufsehenerregendes Ärgernis und die damit zusammenhängenden Ereignisse oder Verhaltensweisen. Das Wort ist im Deutschen seit dem Ende des 16. Jahrhunderts belegt. Das abgeleitete Adjektiv skandalös mit der Bedeutung ärgerniserregend, anstößig sowie unerhört, unglaublich findet sich seit Anfang des 18. Jahrhunderts. 1. Skandal wird häufig synonym zum Begriff Affäre verwendet. Affäre bezeichnet, neben der Liebesaffäre, heute vor allem als skandalös beurteilte Angelegenheiten in Politik und Wirtschaft. 2. Der Begriff des Skandals kann demgegenüber ein breiteres Spektrum der öffentlichen Wahrnehmung ansprechen. Beispielsweise auch einen Skandal innerhalb der Kunst. Moria ist ein Skandal, der sich seit Jahren unter aller Augen entfaltet und jetzt mit dem verheerenden Brand seinen traurigen Höhepunkt erreicht hat. Es ist die Katastrophe eingetreten, vor der Hilfsorganisationen seit Jahren gewarnt haben. Doch es reicht nicht zu sagen, wir beenden den Skandal, in dem Deutschland die Menschen aufnimmt. Ja, so titelt die Zeit, Artikel auf Zeit.de von Ulrich Ladurner aus Brüssel. Bloß keinen deutschen Alleingang. So der Titel dieses Beitrags, aus dem ich gerade zitiert habe. Deutschland alleine könne das Problem nicht lösen. Ein Skandal. Ein Skandal bezeichnet ein aufsehenerregendes Ärgernis und die damit zusammenhängenden Ereignisse oder Verhaltensweisen. Die Wahl des Wortes Skandal kann hier im Zusammenhang gesehen werden mit dem, was es hervorruft, dass es dort brannte, nämlich ein Ärgernis, ein öffentliches Ärgernis, etwas, was Menschen sehen und wo sie denken, naja, das dürfte der europäische Wertekanon von dem ja oft schwadroniert wird, eigentlich nicht zulassen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kann es denn Moria überhaupt geben? Nein, man kann die Frage nicht nur stellen, man muss die Frage stellen. Moria ist nicht zu verstehen als Skandal. Moria ist kein Skandal, er ist ein skandalträchtiges Ereignis, denn das Ärgernis steht jetzt im Vordergrund. Ein menschliches Problem haben die großen Humanisten, die sich um die EU scharen oder sich dort gerieren, wohl nicht wirklich gehabt bisher mit Moria, denn die Aufnahme von bei 27 Mitgliedstaaten ungefähr 500 Personen pro Land stellt natürlich für einen Wirtschaftszusammenhang wie die EU, der so großmächtig und reich ist, einen lächerlichen Moment dar. Ist leicht zu stemmen, leicht zu organisieren, für die Bevölkerungen der Länder überhaupt nicht spürbar, nicht einmal zu sehen. Aber daran besteht anscheinend kein Interesse. Somit ist skandalträchtig nur, dass das Ärgernis im Vordergrund steht. Man ärgert sich. Die Herrschenden und die Regierenden ärgern sich, dass offensichtlich wurde, was seit Jahren auf Moria geschieht, aber nur innerhalb von Filterbubbles, von NGOs und dem ein oder anderen engagierten Reporter oder Reporterin mal an die Öffentlichkeit getragen wurde. Ein Skandal an sich ist hier eigentlich nicht zu erkennen, denn ein Skandal ist ein unerwartetes Ereignis, ein unerwartetes Ärgernis. Aber was jetzt in Moria passiert ist, ist nicht unerwartbar gewesen. Es hat Aufsehen erregt und es ist anstößig, es ist unerhört, es ist unglaublich. So wird das Wort Skandal beschrieben in den verschiedenen Definitionen. Ja, es ist unglaublich, es ist aber nicht unglaublich. Es ist sehr glaubhaft, dass genau das passiert. Denn was bleibt den Menschen denn übrig, wenn sie seit Jahren in diesem überfüllten Lager ausharren? Kein Weg mehr über die Berge, kein Weg durch Bulgarien, kein Weg zu Fuß, da sie auf einer Insel gefangen sind. Kein Weg runter von der Insel. In diesem Lager, das jeder menschenwürdigen Unterbringung nicht gleich sieht, sondern das pure Menschenverachtung darstellt, gibt es keine Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, außer die Unterbringung dort zu beenden. Hieran ist eigentlich nicht viel skandalös, nur wenn die Zeitungen der Mächtigen und Herrschenden schreiben oder wenn die Herrschenden und Mächtigen sich äußern und es als Skandal bezeichnen, dann muss man sich angucken, was meint Skandal? Und hier nochmal, ein aufsehenerregendes Ärgernis, die damit zusammenhängenden Ereignisse oder Verhaltensweisen, etwas Anstößiges, etwas Unerhörtes, etwas Unglaubliches hat hier stattgefunden. Es bietet die Moral des abendländischen Christentums nun, die Behandlung dieser Menschen in diesen Lagern als unwürdig darzustellen. Das gebietet sich, das gehört sich so. Aber woher kommt dieses Lager? Dieses Lager ist nicht entstanden, weil die Menschen in Zeltplanen übers Meer geschwommen sind und dort ein Lager gebaut hätten. Es ist natürlich Unsinn. Diese Art von Unterbringung ist genau die Linie der Europäischen Union, um dem Rest der Welt zu zeigen. Und es ist auch nichts Neues, muss man sagen. Die Abschreckung von Flüchtlingen war immer schon elementarer Bestandteil europäischer Flüchtlingspolitik. Die Auflösung der Grenzen nach innen bedeutete von Anfang an den Ausbau der Grenzen an den europäischen Rändern. Und hier wird am Menschenmaterial gezeigt, dass diese Elendsgestalten hier in diesen Märkten nicht dienlich genug sind, als dass man sie reinlassen möchte. Reinlassen möchte man sie gut ausgebildet, gut vorbereitet und ausbeutbar. Als unterwürfige Staatsbürger sind sie gerne gesehen. Als fragenstellende Individuum, denn Flüchten kann durchaus auch ein fragender politischer Prozess sein, denn man kann auch in seinem Herkunftsland sagen, schlagt euch doch die Köpfe ein, ich habe aber keine Lust mitzumachen, eine logische Konsequenz jeder pazifistischen Überlegung außerdem. Somit ist die Flucht an sich kein Weg heraus aus der Armut oder irgendwas Ähnliches, denn dort hätten sich vielleicht auch andere Lösungen finden lassen, sondern ein politischer Prozess und genau den Menschen, die sich auf den Weg machen, um diesen politischen Prozess, weil sie sich dafür entschieden haben, weil sie die Ungerechtigkeit der Welt und die Ungleichbehandlung ihrer selbst nicht länger akzeptieren wollen, denen will man ein klares Signal setzen, so wie irgendein bayerischer Menschenfeind gesagt hat, man dürfe die Brandstifter jetzt nicht auch noch belohnen, indem man sie aufnimmt in eines der europäischen Länder. Die Europa scheitert hier am eigenen Parlamentarismus. Die eigene Fixierung auf die Mehrheitsregelungen und die Unfähigkeit, Konsens herzustellen in diesem Gebiet, plus der exorbitante und von allen Seiten getragene Rassismus, so wie ihn Albert Memmi definiert, als Verteidigung der eigenen Privilegien zum Schaden des anderen, das steht hier wohl mehr im Mittelpunkt als irgendein Glaube daran, dass man hier menschlich handeln müsste. Menschlich handeln müsste man sowieso. Aber das spielt natürlich keine Rolle. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Der franco-algerische Soziologe Albert Memmi definiert Rassismus als die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen. Nochmal. Zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggression gerechtfertigt werden sollen. Schon die Errichtung des Lagers Moria ist die Aggression. Nicht, dass es dort brennt, nicht, dass es dort zum Schaden kommt oder dass Menschen dort auch Schaden nehmen. All das ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht hier nicht zu verstehen als Skandal. Das ist kein Skandal. Es ist ein skandalträchtiges Ereignis, weil es Aufsehen erregt, weil es ein Ärgernis darstellt und weil es anstößig und unerhört daherkommt. Hier stellen sich die Herrschenden und die Definierenden auf, um ihre Privilegien zu verteidigen, wie Albert Memmi es beschreibt. Weiter nichts. Schande veraltet auch Schmach, bezeichnet einerseits den Verlust von Ansehen und Ehre, andererseits die Ursache für diesen Verlust. Schande kann lediglich subjektiv empfunden sein. Siehe Scham. Oder von außen durch Verachtung, Geringschätzung oder Bloßstellung induziert und sanktioniert werden. Ja, ihr hörtet das Lied Teardown Fortress Europe von Asian Dub Foundation. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eine anarchistische Forderung muss sein und muss heißen, alle Lager schließen sofort und für immer. Das Lied von Asian Dub Foundation ist einige Jahre alt, also das ist alles andere als aktuell. Wenn ich das richtig einschätze, sind wir hier bestimmt schon in einem Zeitraum um der 2000, also ja. Yeah. wirklich schon, oder sogar noch älter, ich müsste jetzt auch nachschauen, weiß es nicht genau auswendig, darum soll es aber nicht gehen, danach hört ihr kurz die Definition des Wortes Schande. Ja, was ich euch nicht vorenthalten möchte, was ich sehr gelungen finde, ist als Meinungsbild von Peter Schad. Peter Schad ist vielleicht der einen oder dem anderen ein Begriff. Er publiziert oder publizierte, ich schaue mal gerade schnell nach, bin mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher. Genau, er hat jetzt hier Soziologie-Blog. Er publizierte im Gegenkulturverlag, das weiß ich. Das war eine Geschichte, die eben in Stuttgart vor allem so ihren Sitz hatte, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt eher die Richtung. Ja, ich weiß nicht genau. Also er findet den Peter Schad auf jeden Fall im Internet, wenn es euch interessiert. Genau, den Gegenkulturverlag gibt es auch noch. Kann man empfehlen. Der Beitrag hier erschien jetzt erst vor ein paar Tagen in der Jungen Welt. Und zwar unter dem Titel nicht Verfehlung, sondern Konsequenz zum Gerede von der Schande Moria. Wie wir gerade schon erarbeitet oder wie ich erarbeitet habe, ist ja das Thema Moria ist ein Skandal schon ganz spannend, weil ich, ja, das kann man durchaus als Skandal bezeichnen, aber eben als ein Skandal, der sehr abzusehen war, ja. Und der Fokus liegt hier darauf, es ist ein unerhörtes Ereignis, ja. Also für diejenigen, die das eingerichtet haben und die das beabsichtigt eingerichtet haben, das ist eben das, was alle, die hier ein moralisches Problem sehen und sagen, hier seien Werte verletzt, ja, manchmal etwas unterschätzen. Also dieses Lager ist eben eingerichtet worden. Es ist absichtlich eingerichtet worden und es ist auch eingerichtet worden, so wie es eingerichtet ist, weil es genauso wirken soll, wie es eben wirkt. Ja, und wie gesagt, ich möchte euch den Text nicht vorenthalten, nicht Verfehlung, sondern Konsequenz zum Gerede von der Schande Moria von Peter Schad, erschienen in der Jungen Welt. Das Flüchtlingslager Moria hat gebrannt. Nicht nur metaphorisch, wie es in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder zu lesen war, die Europäische Union sperrte dort immerhin knapp 13.000 Menschen ein. Angelegt war das Lager für 2.800 Personen. Entsprechend war die Infrastruktur. Nun brannte es wirklich. Die Lage ist noch einigermaßen unklar. Die politische Einordnung aber stand schnell fest. Die Taz titelte »Die Schande Europas«. In der Hamburger Morgenpost war zu lesen »Es ist eine Schande«. Der Potsdamer Oberbürgermeister sagte auf RTL, die Zustände in Moria sind eine Schande für Europa. So einig ist man sich selten von rechts bis Mitte links, von RTL bis SPD, von den Herrschenden, die Moria eingerichtet haben, über die Betreiber bis hin zu den linken Kritikern solcher Lager. Das Gerede von der Schande hat zwei Seiten. Auf der einen ist es schlicht Heuchelei der großen Humanisten, unten den maßgeblichen Politikern und Regierenden der Welt. Die richten Verhältnisse ein, zu denen Moria als Unterfall der Flüchtlingsentsorgung gehört, um routiniert mit höchsten moralischen Werten ihre Politik zu rechtfertigen und unangenehme Begleiterscheinungen zu problematisieren. Je höher der beschworene Wert, desto schneller dann auch der Übergang zum moralischen Anspruch an jeden Einzelnen. Sich im Namen der Nation ein Gewissen daraus zu machen, was die Herrschaften so anrichten. Wenn der deutsche Imperialismus Elendsgestalten am Rande der EU zusammenpfercht, dann soll man diesem Elend mit gebotener Skepsis begegnen. Wie es sich für die christlich-abendländische Leitkultur gehört und diejenigen, die es doch bis nach Deutschland schaffen, mit entsprechender humanistischer Attitüde empfangen. Ja, kurzer Ausbruch aus dem Text, was Peter Schad hier beschreibt und meint, so interpretiere ich das auf jeden Fall, ist eben, dass der Wertekanon, von dem da schwadroniert wird, den wir ja angeblich hätten und der uns irgendwie verbindet bei all den Unterschieden im alltäglichen Geschäft, hier dazu führt, dass man die moralische Aufwertung Deutschlands viel mehr in den Vordergrund stellt als die tatsächliche Hilfe dieser Menschen. Und das wiederum zeigt sich an allen Ecken und Enden. Denn wer es hierher geschafft hat, der soll den Deutschkurs auch bezahlt bekommen. Die Einrichtung eines Lagers, das dazu führt, dass es aber eben keiner schafft. Ein Lager, das man nutzt, um Signale an europäische Partnerländer auszusenden. Schaut her, ihr seid daran genauso schuld wie wir, ihr lasst es zu. Und damit versucht Druck aufzubauen, seltsamerweise nicht durch wirtschaftliche Sanktionen oder durch das Einstellen von Hilfszahlungen oder so weiter, sondern man nutzt das Menschenmaterial zur eigenen moralischen Aufwertung und zur Abwertung der anderen. Auf der anderen Seite ist ein Fehler der Gegnerinnen und Gegner solcher Lager, sie der EU als Schande vorzuhalten. Moria ist eine notwendige Folge eines Staatenbundes, der mit dem menschlichen Elend, das der von ihm eingerichtete Weltmarkt und die von ihm vorangetriebene Politik tagtäglich erzeugen, nichts zu tun haben will. Der auch dank Digitalisierung ständig wachsende Produktivität stehen weltweit immer mehr Hungergestalten gegenüber, die von jedem Reichtum ausgeschlossen sind und für moderne Staaten keinerlei Produktivkraft besitzen. Ihre möglichst kostengünstige Entsorgung ist damit keine Verfehlung dieser Grundrechenart kapitalistischer Verhältnisse, sondern als Konsequenz der Europäischen Union zu verstehen. Wer gegen die Schande Moria auf die Straße geht, wird von der Politik sofort instrumentalisiert. Nicht, weil der einzelne Demonstrant etwas falsch macht, nicht, weil er sich in etwas täuscht, sondern weil es in diesen Verhältnissen einfach dazugehört, die moralische Empörung der Bürger über die Folgen des Weltmarkts und seine politischen Exekutoren zu nehmen als Rechtfertigung, jetzt erst recht durchzuregieren. Ja, keine 20 Stunden nach dem Großbrand erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich exemplarisch, dringender denn je müssen wir die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen in die EU endlich regeln. Als ob es die Abwesenheit von EU-Regeln und nicht deren Durchführung war, unter der die Inhaftierten in Moria gelitten haben. Solche Moral, die als schlechtes Gewissen der Nation daherkommt, ist das Gegenteil der Absage an die Gründe des ganzen Elends und deswegen deutlich populärer. Moral, Werte und Regeln. Dieses Wort kommt vom lateinischen Begriff Morales und heißt übersetzt die Sitten betreffend. Damit werden die Werte und Regeln bezeichnet, die in einer Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Wenn man sagt, jemand hat moralisch gehandelt, ist damit gemeint, dass er sich so verhalten hat, wie es die Menschen richtig und gut finden. Nochmal zum Text von Peter Schad. Solche Moral, die als schlechtes Gewissen der Nation daherkommt, ist das Gegenteil der Absage an die Gründe des ganzen Elends und deswegen deutlich populärer. Die Moraldefinition, die ihr gerade gehört habt, ist sehr vereinfacht und stammt von der Bundeszentrale für politische Bildung, deren Homepage. Ja, das passt doch ganz gut, hä? Die Moral. Also so, wie die Menschen sich von anderen wünschen, wie er sich zu verhalten hat. Wenn man sagt, jemand hat moralisch gehandelt, ist damit gemeint, dass er sich so verhalten hat, wie es die Menschen richtig und gut finden. Ja, was für eine Moral. Das lässt sich jetzt natürlich gut anwenden, auch auf Moria. Welche Moral kommt hier zum Tragen? Wessen Moral? Die Moral, die dahinter steckt, ist die Moral, dass nur rein darf und rein soll, wer am Ende den Regeln und Werten, die die Gesellschaft allgemein akzeptiert, nämlich Leistung, Leistungserbringung und das Recht des Stärkeren gewahrt bleiben. Das ist die Moral, die dem zugrunde liegt. Deshalb ist es weder ein Skandal noch eine Schande. Und moralisch auch nicht verwerflich in den bestehenden Verhältnissen. Denn die Moral, die dem zugrunde liegt, ist die Moral der Leistungsgesellschaft, der kapitalistischen Leistungsgesellschaft, die nur diejenigen bei sich haben will, die entsprechend zum Reichtum und zur Verteidigung der Privilegien gegenüber den Unterprivilegierten beitragen. Das Gewissen ist nochmal eine andere Frage. I don't know, please no refugees. Ja, der Song war von der Band Yellow Umbrella, erschienen vor vielen, vielen Jahren, bei YouTube irgendwann mal hochgeladen am 6.11.2014. Ich glaube, das Album ist von, wir schauen mal kurz nach, die Band heißt Yellow Umbrella, das Lied heißt Green Card. Ja, die Diskografie, wollte gerade mal kurz gucken, von wann das Album ist, nur damit wir das in etwa hinbekommen. 2001, also, was zeigt uns das, was kann uns das sagen? Die Sortierung der Welt in unnütz und nützlich, in verwertbar und wertlos begann nicht mit Moria, begann lange, lange vor Moria. Und Moria ist natürlich ein elender Ort, an dem die Menschen, es sind nun mal Menschen, das finde ich bei Peter Schad ein bisschen hart ausgedrückt, die Elendsgestalten doch tatsächlich am Rande des von der EU mit eingerichteten Weltmarkts bewegen sich immer mehr Elendsgestalten, die eben nicht zur Verwertung zu gebrauchen sind und somit auch erstmal keine große Rolle spielen. Und ob die in irgendeinem Lager verschimmeln oder in ihren Ländern, das ist dann im Endeffekt der Europäischen Union auch mehr oder weniger egal. Sein Lager dient auf jeden Fall zur moralischen Aufwertung des eigenen Standpunkts, wenn man die anderen verantwortlich machen kann dafür, dass sie sich dagegen aufstellen, etwas zu tun. Ja, was schreibt Vassilis Asvestopoulos aus Griechenland in der Jungle World der 33. Ausgabe in 2020? Die griechische Regierung plant die Erweiterung des Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos. Das war einen Monat, exakt einen Monat vor dem Brand, erschien dieser Artikel. Ja, ein neues, größeres Moria soll es geben. Die griechische Regierung plant die Erweiterung. Das Lager Moria auf Lesbos, das der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, auch das ist ja quasi schon fast in Vergessenheit geraten, in der vergangenen Woche, also Mitte August, fluchtartig verlassen musste, soll in der bestehenden Form bald geschlossen werden. Die dort seit dem 15. März mit einem strengen Lockdown lebenden Asylbewerber können aber nicht auf eine Verbesserung ihrer untragbaren Lebensbedingungen hoffen. Vielmehr sollen sie, wenn die Pläne der Regierung verwirklicht werden, so schnell wie möglich in ein neues, gefängnisartig geschlossenes Lager umziehen. Die Regierung hat einen Versuch der NGO Ärzte ohne Grenzen unterbunden, nahe dem Lager in einem verlassenen Industriegebäude eine Klinik auch für eventuelle Covid-19-Fälle einzurichten. Nach Aussagen zahlreicher Bewohner der Insel besuchten Ministerialbeamte Moria auf der Suche nach den Eigentümern eines zertrampelten Olivenhains in der Gegend und boten ihnen 180 Euro pro 1000 Quadratmeter als Pacht für die Äcker an. Die Pacht soll es ermöglichen, das Zentrum für den Empfang und die Identifizierung KYT, wie das Lager euphemistisch heißt, zu erweitern und in eine kontrollierte Struktur umzuwandeln. Wie die Regierung von Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis verlautbarte. Im Februar und März hatten Inselbewohner auf Lesbos, Chios und Samos verbittert gegen die neuen Lager demonstriert. Ja, zur anfänglichen Bürgerbewegung gesellten sich rechtsextreme Gruppen, die Asylbewerber, Mitarbeiter und Hilfsorganisationen und mit diesen solidarische Insulaner zum Feindbild erkoren und buchstäblich jagten. Die Covid-19-Pandemie und der Lockdown setzten diesem von der Regierung nur halbherzig verfolgten Treiben ein vorläufiges Ende. Das ursprünglich für 3000 Menschen ausgelegte Lager mit Wohncontainern ist mit etwa 17.000 Flüchtlingen, die großteils neben der ehemaligen Militärbasis in behelfsmäßigen Hütten und Zeltenhausen völlig überfüllt. Seit März erhalten die Kinder in Moria keinerlei Schulbildung mehr, auch Sprachunterricht gibt es im Lager nicht, fließendes Wasser und somit die während der Pandemie essentielle Möglichkeit zur Hygiene steht nur unzureichend zur Verfügung. Sanitäre Anlagen und Toiletten sind in einem desolaten Zustand und so weiter und so weiter. Hiermit beende ich mal den Text, das ist eben soweit klar, ich will noch nicht ganz beenden. Ich lese noch ein wenig weiter, hoffe es langweilt dich nicht. Genau, hier steht noch, es gab noch keinen Ernstfall mit Covid-19-Infektionen. Dann aber eben doch später, wie ihr ja mittlerweile wahrscheinlich aus den Medien wisst. In der von der konservativen Partei Neo Demokratia regierten Griechenland sind selbst die Feinde des türkischen Präsidenten Tayyip Recep Erdogan nicht willkommen. 23 türkische Staatsbürger, darunter auch zahlreiche Kinder, legten am Donnerstag vergangene Woche mit einem Boot auf der Insel Chios an. Bei ihrer Ankunft teilte man ihnen mit, als politisch vom System verfolgten, Erdogan verfolgte Asyl zu beantragen. Zwei von ihnen wurden als Schleuser sofort festgenommen. Für alle gab es als Begrüßung einen Bescheid über 5.000 Euro Geldstrafe für unerlaubte Einreise. Sie kommen zur nächsten Quarantäne und sollen dann nach Athen gebracht werden, wo über ihr weiteres Schicksal entschieden werden soll. Zumindest in diesem Punkt haben die türkischen Asylbewerber den Vorteil, dass ihnen ein traumatischer Monate- oder jahrelanger Aufenthalt in einem Lager wie Moria auf Lesbos, Via Loda Chios oder im KIT Samos erspart bleiben. Ja, das ist natürlich jetzt unerhört, also schon fast skandalös, wenn man schreibt, das sei ein KYT, abgekürzt für ein Zentrum für Empfang und Identifizierung. Das ist natürlich spannend. Also naja, Identifizierung, Empfang ist natürlich super. Ein gelungener und schöner Empfang auf jeden Fall. Und das ist natürlich ganz gut, weil danach sollte ja eine Struktur kommen. Also normalerweise bittet man Menschen, die man aufnimmt in sein Haus, nach dem Empfang in der Stube ja dann doch irgendwann herein. Oder geht in irgendeiner Form mit ihnen um. Das passiert dort nicht und das passiert einfach. Das ist mir sehr wichtig heute in der Sendung rauszuarbeiten. Absichtlich nicht. Ich verweise nochmal auf die Definition, die Rassismusdefinition von Albert Memmi, der sich abarbeitet an der Thematik. Hier werden zum Schaden der Opfer, explizit zum Schaden der Opfer, werden hier die eigenen Privilegien aufgefahren, die eigene Aggression wird hier gerechtfertigt. Ja, gut. Das Ganze ist ganz interessant, weil das ein elementarer Bestandteil von Herrschaft ist. Also die Verteidigung der eigenen Privilegien zum Schaden des anderen und zum eigenen Vorteil sind natürlich nicht nur Elemente, die sich im Rassismus wiederfinden, sondern auch Elemente, die sich grundsätzlich in der Idee von Herrschaft von Menschen über andere Menschen wiederfindet. Und das ist natürlich ganz spannend. Herrschaft ist hier ein Bindeglied. Und nach Herrschaft strebend funktionieren Menschen, die zugerichtet sind, sich innerhalb herrschaftlicher Strukturen einzufügen. Das heißt, dass sie im Endeffekt schon gerne tun, was sie tun müssen, auch wenn es anderen Menschen schadet. Herrschaft wird sozialwissenschaftlich nach dem Soziologen Max Weber definiert. Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden. Im Gegensatz zur Macht setzt Herrschaft nach Weber Legitimität voraus, die erst durch die Akzeptanz der Herrschenden durch die Beherrschten sichergestellt wird, Legitimitätsglauben. Neben diesem klassischen soziologischen Verständnis wird auch in den Staatswissenschaften und Geschichtswissenschaften zwischen verschiedenen Formen der sozialen Herrschaft unterschieden, insbesondere nach Zahl und Absichten der Herrschenden. Dieter Nolens Lexikon der Politik definiert Herrschaft als asymmetrische soziale Beziehung mit stabilisierter Verhaltenserwartung, wonach die Anordnungen einer übergeordneten Instanz von deren Adressaten befolgt werden. Herrschaft wird sozialwissenschaftlich nach dem Ja, also wie auf Moria reagieren, wie ist auf Moria zu reagieren? Mit der Definition von Herrschaft wollte ich darauf anspielen, dass die Erwartung der Herrschenden auf die Reaktion auf Moria natürlich die ist, die ihre Macht und ihr Durchregieren, wie es Peter Schad in seinem Text betitelt, legitimieren und bestätigen. Und genau das passiert. Also die CDU stellt sich nun wieder auf und sagt, Deutschland müsse jetzt ganz besonders sich dafür stark machen, dass es eine europäische Regelung gibt. Am liebsten natürlich eine europäische Regelung unter der Anleitung deutscher Werte, Normen und Moralvorstellungen. Das wäre den Herren und Damen auf jeden Fall das Liebste. Ja, und auch die Sozialdemokraten, die einerseits das Soziale in den Vordergrund stellen, andererseits natürlich aber die Demokratie gefährdet sehen, wenn es zu viele Leistungsschwache gibt, die argumentieren ähnlich und möchten am liebsten eine leistungsbasierte Lösung. Das heißt, dadurch, dass Deutschland eh schon so cool ist und so viel zu sagen haben, sollen die vielleicht nicht sich so sehr engagieren müssen. Die anderen sind jetzt am Zug. Ach so, und wenn sie den Zug nicht ziehen, weil das Ganze am europäischen Parlamentarismus und seinen Mehrheitsprinzipien scheitert, dann zieht eben niemand und die Elendsgestalten am Rande der Europäischen Union leiden weiter. Ja, nochmal ein kleiner Beleg hier aus dem Artikel, der auf tagesschau.de erschienen ist am 9.9. 17.15 Uhr. Hier wird Seehofer nochmal zitiert: Der Brand in Moria und die daraus folgenden Konsequenzen machen sehr deutlich, wie wichtig es ist, bei der Flüchtlingsfrage eine europäische Lösung zu erreichen. Bekräftigt das Seehofer-Ministerium am Nachmittag seine Position auf Nachfrage von tagesschau.de. Deutschland hat Griechenland in der Vergangenheit an vielen Stellen unterstützt und wird auch jetzt helfen. Das ist die deutsche Position und entspricht auch der Rolle als EU-Ratspräsidentschaft. Der Bundesinnenminister hat gegenüber der griechischen Regierung bereits Hilfe angeboten. Das Lager war völlig überfüllt, das wussten wir ja, aber der Moralkönig Seehofer, der ja sagt, seine Grundhaltung dazu außerdem, Zuwanderung ist nur möglich, Humanität ist nur möglich in geordneten Zuwanderungsverhältnissen, das heißt, wenn keiner reinkommt, der muss, sondern wir entscheiden, wer rein darf, dann ist es auch eine humane Aufnahme möglich. Was eine inhumane Aufnahme ist, was er darunter versteht und wie er das gut und richtig findet, zeigt sich er und seine Amtskollegen, zeigt sich dann in Moria. Jo, in diesem Sinne hören wir jetzt gemeinsam den Song Deutschland, du mieses Stück Scheiße. FCKR Verrecke Remix. Mach die Scheiße aus! Du hast nichts kapiert, bist völlig ungeniert. Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Wer solche Freunde hat, du mieses Stück Scheiße. Lieber tot als rot ist dein Konzept. Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja, das macht schon der Mob. Nur Luft und Bier im Kopf. Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Deutschland tun. Und ich habe überlegt, meine Antwort ist nichts. Du machst auf Edelmann, hast doch nur Stiefel an. Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja, mauer dich ruhig ein, du reiches, feiges Schwein. Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Yeah. Scheiße! Ja, ihr habt den Klassiker Deutschland verrecke gehört. Nee, Deutschland im Stück Scheiße gehört, super Lied in diesem Zusammenhang. Und ja, für Deutschland stehen ja auch gerade wieder ganz andere Gesellen auf, die sich erst an den Geflüchteten abgearbeitet haben, die sich jetzt wahrscheinlich über Moria noch freuen dürften, die sich dann vor dem Reichstag zusammenfinden und von Kinderblut und QAnon und der Migration, der Austausch des deutschen Volkes und so weiter schwadronieren, wobei sich hier die neue Rechte mit ihrer Querfrontstrategie ja immer mehr abarbeitet, Thema für Thema. Die Migration ist gerade vom Tisch, jetzt ist es die Pandemie. Und darauf wollen wir jetzt in der verbleibenden Zeit im Beitrag ist uns wichtig noch kurz eingehen. Und ich werde auch versuchen, einen kleinen Brückenschlag hinzukriegen zwischen der bearbeiteten Frage, warum Moria zwar ein Skandal ist, aber nicht als Schande bezeichnet werden kann, beziehungsweise wenn, dann nur im Kontext der Herrschaftsverhältnisse der Welt, in der wir leben, wie das eben Peter Schad, ich verweise nochmal auf den Text, gut beschrieben hat. Trotzdem wollen wir das menschliche Leid nicht vergessen und werden ganz am Ende des Beitrags noch ein Interview hören von Menschen, die oder von einer Person, die bei der No Border Kitchen kocht auf Lesbos schon seit längerer Zeit. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die Zustände vor Ort sind katastrophal. Allerdings, und das ist wichtig, nur mit der Moral, die als ja, Gesamtkanon genommen wird, der Akzeptanz von Herrschaft, der Akzeptanz der bestehenden Verhältnisse, der Akzeptanz der bestehenden Privilegienverteilung und so weiter, kann das Ganze als Schande betrachtet werden, die dem Ansehen der Privilegierten schadet. Ihr seid verloren. Ihr seid verloren. Schaut euch das Schauspiel an. Ihr seid verloren. Hast du dich schon mal gefragt, woher Xavier Naidoo seine ganzen Infos hat? Leon Lovelock, Kollega und er, wo haben die ihr geheimes Wissen denn bitte her? Sie sagen, sie würden die Eliten aufdecken, doch in Wirklichkeit stecken sie mit ihnen unter einer Decke. Denk mal drüber nach, ist doch komisch, oder? Zu den Infos, die sie haben, gibt's eigentlich keinen Zugang. Als wäre das reiner Zufall, als hätten die Mächtigen da oben den Ordner mit ihren geheimen Plänen und Informationen aus Versehen falsch adressiert und an Xavier geschickt. Und wenn's so ist, dann liest er das doch nicht, er ist permanent bekifft. Nee, das Ganze lässt sich leicht erklären. Die Wahrheit ist nämlich, dass sie zum Satanistenkreis gehören. Ja, ich schwör, sie machen ein auf Sherlock Holmes in Interviews. Doch Xavier, Felix und Leon ernähren sich von Kinderblut. Alles, was sie von sich geben, ist gelogen. In Wahrheit gehören sie zu denen da oben. Manipulieren uns und zählen ihre Millionen. Sie sind Teil der Pyramide, sie sind Pharaonen. Dämonen. Der Teufel sitzt in einer Shisha-Bar mit deiner Deus Maximus-Jogginghose. Pharaonen, trau keinem Promi, ist ein Promi, also trau ihm nicht, denn er gehört zur Loge. Eva Herrmann will deutsche Familien aufrechterhalten, doch lässt sich scheiden von dem Vater ihres Sohnes. Sie wollen, dass wir ihnen folgen, weiter schlafen und gehorchen, doch jetzt heißt es guten Morgen. Wacht auf! Öffnet eure Augen und betrachtet einfach mal die harten Fakten. Okay. Wenn man die Buchstaben in Xavier Naidoo, Leon Lovelock und Felix Blume in Zahlen umwandelt und addiert, ergibt das 387. Die Quersumme davon ist 18. In 18 steckt 3 mal die 6. Da weiß man auch wieder, wer dahinter steckt. Vergiss die Boss-Transformation. Im Ernährungsplan, den wir bekommen, steht nichts von Adrenochrom. Wenn dir jemand sagt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann frag dich, woher weiß er das? Dieselben Leute, die meinen, dass die Kondensstreifen dich betäuben, halten dir nen Joint hin, bis du davon überzeugt bist. Jeder weiß, 9-11 war ein Inside-Job. Wenn's jeder weiß, war's dann überhaupt ein Inside-Job? Die Verschwörungstheoretiker kontrollieren deinen Kopf und Google kriegt deine Daten, während du ihre Videos glotzt. Alles, was sie von sich geben, ist gelogen. In Wahrheit gehören sie zu denen da oben. Manipulieren uns und zählen ihre Millionen. Sie sind Teil der Pyramide, sie sind Pharaonen. Und Dämonen. Der Teufel sitzt in einer Shisha-Bar mit deiner Deus Maximus-Jogginghose. Pharaonen, trau keinem Promi, ist ein Promi, also trau ihm nicht, denn er gehört zur Loge. Eva Herrmann will deutsche Familien aufrechterhalten, doch lässt sich scheiden von dem Vater ihres Sohnes. Sie wollen, dass wir ihnen folgen, weiter schlafen und gehorchen, doch jetzt heißt es guten Morgen. Alice Weidel ist ein lesbischer Reptilienmensch und brütet ihre Eier mit Angela Merkel im Bett. Uwe Steimle ist ein Blutmagier, der seine Kinder impfen lassen hat in den USA. Dieser Fitz gibt sich blauäugig und blond, doch ohne Linsen und Perücke sieht sie aus wie Anne Frank. Björn Höcke hält im Fernsehen zwar die Fahne hoch, aber hinter den Kulissen setzt er sich ein für die Migration. Ja, also wir machen einen kleinen Schwenk von den Geflüchteten hin zu den in den wahren Geflüchteten. Und da ist ein ganz guter Artikel auch jetzt erschienen, eben auch in der Jungle World, der da heißt Im Wahn vereint. Es gab ja jetzt die Zeit, diese ganzen Bewegungen, die sich rund um die Corona-Pandemie und die meinen, also organisiert haben und die jetzt meinen, sie würden gegen die Herrschenden demonstrieren, beziehungsweise gegen deren Regeln, während sie gleichzeitig Herrschaft fordern. Gegen die Satanisten, oder? Dachte ich. Genau, gegen die Satanisten, die gleichzeitig die Herrschenden sind. Das tun sie dann mit Reichskriegsflaggen, um den Alt-Reichskanzler, irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr welchen genau, wollen sie ja wieder einsetzen, irgendeinen Reichskanzler. Aber da muss man ja dann eher erstmal zur russischen Botschaft um Friedensvertrag aushandeln, ne? Genau, genau, genau. Und da sind wir jetzt auch schon bei dem Punkt. Im Wahren Verein QAnon-Gläubige und Reichsbürger stürmen am Wochenende die Treppen vor dem Reichstagsgebäude. Ihre Ideologie ist längst bei den sich moderat gebenden Anführern und Anhängern von Querdenken 711 angekommen. Wie? Trump ist gar nicht im Reichstag? Der junge Mann ist sichtlich enttäuscht, sein Gesicht ist gerötet, seine Augen sind verquollen. Das liegt am Pfefferspray. Aber auch an der Enttäuschung. Er und etwa 300 andere hatten kurz zuvor versucht, gewaltsam in das Reichstagsgebäude einzudringen. Es dauerte mehrere Minuten, bis die Polizei den Mob von den Treppen des Parlamentssitzes vertreiben konnte. Rechtsextreme hatten schon Tage vor der bevorstehenden Demonstration der Initiative Querdenken 711, die sich vorgeblich gegen Freiheitseinschränkungen im Zuge der Pandemie-Maßnahmen richtete, einen Sturm auf Berlin angekündigt. Der neurechte Verleger Götz Kubitschek hatte auf der Website seiner Zeitschrift Sezessionen geschrieben: Kaum jemand aus meinem weiteren Umfeld wird zu Hause bleiben, fast jeder wird sich auf den Weg machen. Zudem hatte er davon geschwärmt, den Protest zu verstetigen. Auslöser des Sturms auf den Reichstag, der damit endete, dass die Stürmer auf den Treppen vor dem Eingang herumstanden, war allerdings nicht die Agitation der neuen Rechten, sondern eine Wahnvorstellung von Reichsbürgern und Gläubigen der QAnon-Verschwörungsmythologie. Kurz bevor es zum Tumult vor dem Sitz des Bundestags kam, ging das Gericht unter den Demonstrierenden um. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hielt sich im Gebäude auf und wartete nur darauf, dem aufbegehrenden deutschen Volk seine Freiheit wiederzugeben. Ja. Ja, da finde ich eigentlich schon mal gut so, ne? Was stellen die sich eigentlich vor? Ah ja, wir laufen da rein und dann hat sich das Thema erledigt, oder? Nein, nein, nein. Trump steht dann da. Der ist ready. Hat eine echte Verfassung dabei. Nehme ich an. Und mit der macht er dann Also er winkt fröhlich zu und sagt, ja, hier, kommt mal ran zum Unterschreiben. Make the German Kaiserreich great again. Und dann holt er seine Reichsflagge raus und dann lässt er die Kinder alle frei. Und dann ist es erledigt. Dann sind sie frei, die Deutschen. Naja. Also seit Jahren demonstrieren Reichsbürger regelmäßig vor dem Reichsgebäude und bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Anführer der Reichsbürgerinitiative Staatenlos, in Anführungszeichen ist der Name, die Reichsbürgerinitiative Staatenlos, ist der 1994 wegen versuchten Mordes verurteilte Rüdiger Hoffmann, ein ehemaliges Mitglied der NPD. Er redet gern. Doch am Samstag verkündete er in Berlin, es geht nicht ums eigene Ego. Er gab die Bühne frei. Auf dieser sprach kurz vor 19 Uhr eine Frau mit langen Rasterlocken. Schaut, die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr und Trump ist in Berlin, schrie sie. Die Menge geriet in Ekstase. Bis auf die. Kriegen wir das im Originalton? Trump ist in Berlin? Ja, lass mal schauen. YouTube ist da eine große Fundgrube. Trump ist in Berlin. Corona-Demo. Vielleicht kriegen wir einen O-Ton hin hier fürs Radio. Wow. Okay. Vielleicht so eine kleine Live mit Trump feuert Proteste gegen Corona-Beschränkungen an? Nee. Vielleicht. Also ihr müsst uns verzeihen, wenn jetzt gleich irgendwelches Gelaber kommt von der Bild-Zeitung, aber wir kriegen sonst jetzt hier auf die Schnelle keinen O-Ton hin. Also gut. Im Netz kursiert jetzt ein Video, das zeigen soll, wie es überhaupt zu diesem Sturm auf den Reichstag kommen konnte. Zu sehen ist eine Frau auf der Bühne direkt vor dem Reichstag. Sie hetzt die Demonstranten auf, behauptet, die Polizeibeamten würden jetzt alle ihre Helme absetzen und Donald Trump wäre für einen Blitzbesuch in der Hauptstadt angekommen. Ja. Und Trump ist in Berlin! Die ganze Botschaft ist hermöglich aufgeriegelt! Wir haben fest gewonnen! Wir haben fest gewonnen! Ich höre es auch selber das erste Mal als O-Ton. Das ist ja echt brutal. Ich habe auch gesagt, diese komischen kleinen Dinger brav niederlegen und gehen da hoch und setzen uns friedlich auf die Treppe und zeigen Präsident Trump, dass wir den Welt kriegen wollen und dass wir die Schnauze gestreckt voll haben. Wir haben gewonnen! Nach dieser Rede stürmten ca. 400 Chaoten den Reichstag und schwenkten unter anderem die sogenannte Reichsflagge in Schwarz-Weiß-Rot, wie sie die Reichsbürger verwenden. Nur eine Handvoll von Polizisten gelang es, den wütenden Mob von ein... Okay, jetzt können wir den O-Ton wieder sein lassen, weil es folgt Bildgelaber. Das ist vom YouTube-Bildkanal gewesen. Ja, eins habe ich auf jeden Fall gelernt, umso lauter man schreit in ein Mikrofon... umso mehr Recht. Umso mehr, hat man das ist auf jeden Fall das, was die da gelernt haben. Eh bei diesen Querdenken 7-11 und so. Entweder singen oder schreien. Schreien ist auf jeden Fall, wer schreit, hat Recht. Hoch im Kurs. Hoch im Kurs. Schreien ist hoch im Kurs. Wer schreit, hat Recht. Im Wahn vereint. Genau, das war's. Die Initiative Staatenlos. Er hat eben diese nette Dame da reden lassen. Befand sich. Die große Mehrheit der Polizisten stand auf der Reichstagswiese und verfolgte unbehelmt. Die Rede der Frau, wir müssen jetzt beweisen, dass wir alle hier sind und wir gehen da jetzt alle rauf und wir holen uns heute hier und jetzt unser Haus zurück, schrie sie weiter. Daraufhin überwand der erste Demonstrant die Absperrung, der Rest stürmte mit wehenden Reichsflaggen hinterher. Dass Trump dem deutschen Volk die Freiheit gebe, ist die Erlösungsvorstellung der hiesigen Anhänger der QAnon-Sekte. An diesem Punkt überschneiden sich deren Absichten mit denen der Reichsbürger, die einen angeblich noch ausstehenden Friedensvertrag fordern und ebenfalls hoffen, Trump unterschreibe einen solchen, genau wie der russische Präsident Wladimir Putin. Die Frau mit den Rasterzöpfen, eine Heilpraktikerin aus Nordrhein-Westfalen, schwang auch bei den Protesten vor der russischen Botschaft Reden. Reichsbürger und QAnon-Gläubige huldigen dort gemeinsam dem Heilsbringer Putin. Es wehten Fantasieflaggen einer Vielzahl von Reichsbürgern erfundener Nationen. Doch die Glaubenssätze von QAnon-Anhängern und Reichsbürgern waren keine Randerscheinung des Protests. Auf der Demonstration der bürgerlich auftretenden Initiative Querdenken 7-11 waren auch dieses Mal schwarz-weiß-rote Reichsflaggen. Transparente mit der Aufschrift Friedensvertrag jetzt in QAnon-Symbole allgegenwärtig. Der Anführer der Initiative heißt Michael Ballweg. Sein Talent sei es, Menschen zusammenzubringen, sagte er am Samstag auf der Rednerbühne an der Siegessäule. Das zumindest kann man ihm nicht absprechen. Der IT-Unternehmer aus dem Schwabenland ist eine Integrationsfigur für Verschwörungsgläubige. Zugleich schafft er es, sich als vermeintlicher Saubermann für Welt und Spiegel zu inszenieren. Ja, Michael Ballweg, ich weiß nicht, wer sich das schon mal angetan hat, aber auch hier ist der ein oder andere O-Ton angebracht, muss man sagen, weil... der Herr Ballweg hat wirklich sagt Danke, Tag der Freiheit Statement. Jetzt darf man es nur nicht zu schlimm machen. Ich glaube, er will auch gerne irgendwie irgendwo als Bürgermeister kandidieren in Berlin, lese ich gerade. Okay, wir können es ja nochmal kurz probieren, aber die Pressekonferenz, das ist vielleicht auch zu hart, letzte Rede. Ja. Oh, hier hat er live was gesagt. Hier passiert, die Polizei räumt das Quercamp. Ja, also ich bin schockiert, vor allem über die Brutalität, mit der die Polizei hier vorgeht. Ich habe auch gerade nochmal meine Besorgnis dem Einsatzleiter gegenüber geäußert. Und habe gesagt, dass es nicht verhältnismäßig ist. Er hat dann gesagt, ja, man könnte ja manchmal nicht sehen, was da im Vorfeld gelaufen ist. Aber ich habe jetzt gerade eine Situation selber beobachtet, wo eine junge Frau auf den Boden geschmissen wurde, von 5 Beamten umzingelt. Diese Art, also wenn ihr das Video sehen würdet, diese Art zu filmen, ist so die Kamera ganz nah an die Gesichter irgendwie. Das ist so. Man könnte ja sonst zu viel sehen. Es ist irgendwie so. Ganz schräg. Ja, Michael Ballweg. Was ist denn das für ein guter Mann? Aus Weiblinger. Schon recht, der Mann aus Weiblinger. Media Access, gell? Geschäftsführer. Ach, da sagt er was zu den Reichskriegsflaggen. Weder linksextrem noch rechtsextrem. Oh, da habe ich auch einen guten O-Ton. Und zwar von einem, der wahrscheinlich da weder linksextrem noch rechtsextrem. Rechtsextremes Gedankengut gehört in unsere Bewegung, sagt er. Aha. Da gibt es ja auch noch einen schönen O-Ton mal zum Abschluss. Die goldene Mitte. Das ist bestimmt auch einer, den das gut, der da ganz gut reinpasst. Silvio Corvaglia. Corvaglia. Finde ich den jetzt? Nee. Schade. Naja, also im Wahn vereint. Was sagst du dazu? QAnon, Friedensvertrag, der schwäbische IT-Unternehmer. Und das alles aus dem Nichts, einfach nur der Pandemie wegen? Ja, immer finde ich schon mal ein bisschen seltsam, dass die vorher noch nicht auf die Idee gekommen sind, wenn doch alles so schlimm ist, dass man da vielleicht vorher schon mal irgendwie nach Berlin geht und mal ein bisschen, ein bisschen äußert, was man so denkt, aber anscheinend braucht es erstmal eine Pandemie dafür. Ja, ist irgendwie eigenartig. Ne? Jetzt erst wird die Herrschaft sichtbar, jetzt findet die Unterdrückung statt. Also das Ganze hängt ja auch wiederum zusammen mit der Idee der New World Order. Aber da sind wir wieder am Punkt. Das war eigentlich auch so ein bisschen das, was ich einfach hier noch zusammenführen wollte, nämlich die Ideologieelemente einer bürgerlichen Gesellschaft, die nur Leistungsträger haben will, und auf der anderen Seite diese etwas im Wahn vereinten, die auf der Suche sind nach anderen Herrschaftsformen, die sie als ehrlicher ansehen. Also ein Reichspräsident, ein Mann, der sich an die Spitze stellt und hier für Ordnung sorgt. Ja, ist hier immer noch der Glaube. Das soll auch die Migration in Ordnung bringen. Natürlich, die Deutschen schützen, das ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja, man könnte eigentlich auch denken, dass nach so vielen Jahren Patriarchat, wo man eigentlich auch gelernt hat, dass auch Männer es öfter mal reichlich verkacken, dass man da mal guckt, ob man vielleicht auch eine Frau mal an die Spitze stellt. Mhm. Aber bei den Reichsbürgern ist das wohl immer noch ein absolutes No-Go. Ja. Ja, das ist schon ganz spannend. Also wir können mal hier noch den Rest uns kurz angucken, weil was ganz wichtig ist, Ballweg übernimmt Ideologieelemente der Reichsbürger. Mittlerweile weiß man ja, die Reichsbürger eine durchaus auch waffenstarke und sicherlich nicht so unterschätzende gefährliche Bewegung und solidarisiert sich mit der QAnon-Bewegung. Und all das, ohne sich die Finger allzu schmutzig zu machen, das kriegt er ganz gut hin also. Q steht für mich für Question und Fragen stellen, hatte Ballweg auf den ersten Großdemonstrationen der Corona-Rebellen am 1. August auf der Bühne gesagt. Im Interview mit dem Hamas- und Erdogan-Verehrer Martin Lejun bekundete er fröhlich lachend, dass er eine Podiumsdiskussion mit dem selbsternannten Volkslehrer und Holocaust-Leugner Nikolai Nehrling phänomenal fände. Auf der großen Bühne an der Siegessäule fordert am Samstag der von Ballweg geladene Redner Ralf Niemeyer den angeblich noch ausstehenden Friedensvertrag. Eine Forderung der Reichsbürger. Anschließend erinnerte Ballweg selbst an die vermeintlich ausstehende Verfassung für die Bundesrepublik, auch das ein Versatzstück der Reichsbürgerideologie. Ballweg selbst hat diese längst in seine eigenen Aussagen integriert. Allerdings wittern Verschwörungsgläubige überall schlimme Machenschaften und so äußert Mario Buchner, ein ehemaliger Funktionär der AfD in Oberbayern, schon samstags am Rande des Demonstrationsgeschehens einen Verdacht. Der kleine Michael, der sich in Stuttgart pausbackig auf den Weg gemacht hat und ganz allein mit seinem Schildchen und durch die Gegend gelaufen ist, und jetzt steht da eine Technik von mehreren Millionen Euro. Also wer dieses Narrativ glaubt, dem kann ich nicht mehr helfen. Buchner glaubt offenbar das Spiel durchschaut zu haben. Wer eine New World Order plant und umsetzt, der plant auch den Widerstand. Und überhaupt, wie komme Ballweg auf die Idee, sich anzumaßen, Deutschland eine neue Verfassung geben zu wollen? Reichsbürger Hoffmann sieht das genauso und wütet auf Telegram, wozu eine neue Verfassung? Es gelte schließlich noch die des Kaiserreichs. Auch Attila Hildmann hat sich schon längst von dem Illuminaten Ballweg distanziert. Mit dem Sturm auf die Reichstagstreppen möchte jedoch niemand etwas zu tun haben. Auf Telegram geben sich bekannte Figuren der Reichsbürger, QAnon-Anhänger und andere Rechtsextreme unschuldig. Hoffmann und der Holocaustleugner Nährling behaupten, die Rede der Heilpraktikerin habe zum Sturm auf den Reichstag geführt. Der QAnon-Telegram-Kanal Global Change schrieb am Sonntag: Wir wissen, dass andere Kanäle sich damit profilieren, Falschaussagen von Privatpersonen auf uns zu projizieren. Dass Hoffmann die Übergabe der Regierung seit Jahren vor dem Reichstagsgebäude fordert, scheint keine Rolle zu spielen. Auch Nährling scheint entfallen zu sein, dass er selbst ganz oben auf der Treppe stand, als die Polizei den Platz geräumt hat. Verkündete er aus sicherer Entfernung: Heute holen wir uns unsere Freiheit nicht zurück. Wir haben Bilder geschaffen, die um die Welt gehen. Treten wir den Rückzug an. Ein möchtegern Parlamentsstürmer brachte es während der Räumung des Platzes besser auf den Punkt: Wir kommen wieder. Das könnte in absehbarer Zeit leider geschehen. Corona-Rebellen und die rechtsextreme Organisation Patriotic Opposition Europe wollen ebenso am 3. Oktober in Berlin demonstrieren wie die neonazistische Kleinpartei Der Dritte Weg und die Reichsbürger von Staatenlos. Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit. Hier wird die Deutsche Einheit gefeiert und rechtsextreme Nazis, Reichsbürger und alle anderen Freaks nutzen das immer ganz gerne zur Selbstinszenierung. Niemand täuscht dich so gut, wie du selbst dich täuschst über den Tausch. Oh ja, na klar, Mann, sie belügen dich. Sie verblenden, sie täuschen und betrügen dich. Während du hingegen ganz natürlich und völlig ehrlich durch dein Leben gehst. Oh ja, na klar, Mann, sie beherrschen dich. Und sie verschwören sich ständig gegen dich, um dir wegzunehmen und dir abzujagen, was du selber ohnehin die ganze Zeit verkaufst. Niemand muss dich extra zwingen, wenn du selber mitmachst. Niemand muss dich gleichschalten, wenn du dich selber gleichsetzt, um auf dem Markt zu konkurrieren und dich vergleichen zu können, um zu den Siegern und nicht zu den Verlierern zu gehören. Niemand muss dich extra zwingen, wenn du selber mitmachst. Niemand muss dich gleichschalten, wenn du dich selber gleichsetzt, um auf dem Markt zu konkurrieren und dich vergleichen zu können, um zu den Siegern und nicht zu den Verlierern zu gehören. Oh ja, na klar, Mann. Nur du spielst fair und dein tolles Team ist dabei am Start mit dir. Ihr seid sozial, ökologisch, pazifistisch und vor allem gut. Glaubt, ihr seid besser, weil ihr Gutes tut. Oh ja, na klar, Mann, du bist furchtbar nett, solange es nicht um denselben Job geht. Du bist für freies Wissen und freie Software, lebst von Lizenzen und Rechteverwertung. Niemand muss dich extra täuschen, wenn du dich selber so gut täuschst. Niemand muss dich gleichschalten, wenn du dich selber gleichsetzt, um auf dem Markt zu konkurrieren und dich vergleichen zu können, um zu den Siegern und nicht zu den Verlierern zu gehören. Niemand muss dich extra täuschen. dich extra täuschen, wenn du dich selber so gut täuschst. Niemand muss dich gleich schalten, wenn du dich selber gleich setzt. Um auf dem Markt zu konkurrieren und dich vergleichen zu können. Und zu den Siegern und nicht zu den Verlierern zu gehören. Niemand muss dich extra täuschen, wenn du dich selber so gut täuschst. Niemand muss dich gleich schalten, wenn du dich selber gleich setzt. Um auf dem Markt zu konkurrieren und dich vergleichen zu können. Und zu den Siegern und nicht zu den Verlierern zu gehören. Ja, abgeschlossen haben wir mit einem Lied Egotronic featuring Classless Kula, der Tausch. Ja, was kann man sagen aus anarchistischer Perspektive? Konnten wir jetzt gar nicht so viel beitragen oder ich nicht. Ich wollte eigentlich noch einen Brückenschlag machen. Das schaffen wir jetzt zeitlich nicht mehr so richtig mit diesem Beitrag. Denn jetzt hört ihr noch das Interview der Person, die sich auf Moria befindet. Und dann ist die Sendung oder der Teil auf jeden Fall schon wieder relativ zu Ende. In jedem Fall... Erarbeitet euch gerne mit uns zusammen, den Anarchistinnen und Anarchisten, die ihr in euren Städten oder hier in Karlsruhe auch findet, doch einfach mal eine vernünftige Kritik an den bestehenden Verhältnissen, eine Kritik, die Herrschaft da angreift, wo sie stattfindet, die Moral als allererstes mal in Frage stellt und die davon ausgeht, dass die Herrschenden selbstverständlich die Welt so einrichten, dass sie das daraus ziehen können, was zu ihrem eigenen Vorteil als allererstes dient. Und zur Erhaltung der Privilegien. Nochmal auf Albert Memmis Rassismusdefinition verwiesen. Ihr hört das Interview, dann noch einen Song und dann geht's weiter mit zum NSU 2.0. Werde ich das machen. Genau. Oder habe ich gemacht. Hallo nach Leipzig. Hallo Jule. Hi. Und alle anderen. Wo bist du denn gerade genau und wie hast du den Mittwoch erlebt, die Situation, den Brand und was danach passierte? Ja, also genau, ich bin in Mytilini, das ist die Hauptstadt von Lesbos, es ist so, keine Ahnung, ein paar Kilometer, 5, 6, 7 Kilometer von Moria entfernt. Und in der besagten Nacht, die habe ich komplett live miterlebt, weil irgendwann nachts jemand in mein Zimmer kam und sagte, wir müssen los, raus, Wasser bringen, Leute unterstützen, es brennt und ich saß im Bett und so, what? Und genau, wir waren die ganze Nacht unterwegs, haben... Das Feuer gesehen, also direkt vor Moria war ich persönlich nicht, aber in der ganz in der Nähe auf der Straße dann, die von Moria nach Mytilini führt, an der Küste entlang. Und genau, wir haben die Menschenmassen gesehen, die aus dem Camp kamen, haben versucht, ja mit Wasser vor allem irgendwie zu unterstützen, haben sie auch darauf hingewiesen, dass es dann irgendwie, da gab es dann die Blockade von den Bullen, dass es gefährlich ist. Es waren mega viele Faschos auch unterwegs und also zu dem Moment, in dem Moment schon. Und genau, das, wir waren, glaube ich, von 1 bis morgens um 6 da am Start und hatten dann direkt um 7 das erste No Border Kitchen Meeting, um zu gucken, was machen wir jetzt. Wie muss man sich das vorstellen, vielleicht auch jetzt, die Situation, das Camp hat gebrannt, es gab dann, glaube ich, am Mittwoch, am Abend noch weitere Brände, das Ding ist ganz weg, oder Also ganz niedergebrannt. Das Ding ist so gut, ja, so gut wie. Es gibt schon noch ein paar Menschen, die in so ein paar Überfällen leben. Rundherum auch noch Leute, also das in den Bergen, in den Olivenhainen. Und der Großteil der Leute ist aber eben auf dieser, also in den Straßen rundherum, die Straße, die dann, die ich eben schon erwähnt habe, diese Küstenstraße, beziehungsweise die Straße, die von dort hoch in die Berge nach Moria führt. Und genau, also ich war gestern dann wieder dort, wir haben Essen verteilt und Getränke, Decken und so weiter. Ja, also ich weiß nicht, ihr habt die Bilder wahrscheinlich gesehen, Menschenmassen mit dem Allernötigsten ausgestattet, also ihr ganzes Hab und Gut bei sich, aber das ist in dem Fall nicht, die auf Decken unter Bäumen, wie auch immer, schlafen und ja, warten. Das war zumindest bis gestern noch so und heute hat sich so ein bisschen zugespitzt. Die Geflüchteten sind zu Recht mega sauer angepisst und es gab eine Demo von den Geflüchteten, die natürlich von den Cops, also auf der Insel sind nochmal mehrere Busse Riot Cops, also das hatten wir beim letzten auch schon mal, das sind die sehr unangenehm mit den Schildern gekommen und genau, auch Wasserwerfer kamen auch. So wurden halt die ja quasi Aufstand der Refugees beantwortet. Genau, also es kocht so. Gleichzeitig gibt es jede Menge Faschos, die irgendwie unterwegs sind, die Straßen blockieren, die zusätzlich zu den Bullen. Das macht unsere Arbeit mega schwer. Wir versuchen, also die, was von Regierungsseiten bisher nichts gab, keinerlei Unterstützung hinsichtlich medizinischer Versorgung, hinsichtlich ja, dem Allernötigsten, haben verschiedene Gruppen versucht oder versuchen, die Leute mit Essen und eben dem Nötigsten zu versorgen, was super schwer ist, weil wir teilweise nicht durchkommen, lange Wege fahren müssen. Immer unklar ist, ob das geht. Es natürlich nie reicht, also viel zu viele Leute da sind, als dass wir irgendwas tun könnten oder für alle was tun könnten. Es ist viel Militär in der Stadt, Leute, die auch mit uns arbeiten, auch Geflüchtete, werden von Cops angehalten und müssen irgendwie Angst haben, dass sie irgendwie nach in Richtung Moria, also nach Hause geschickt werden. Andere Geflüchtete, die hier mit denen leben, verlassen auch kaum ihre Wohnung aus Angst. Ja, es ist ein Riesenchaos und ganz schwer in Worte zu fassen. Genau, gleichzeitig eine Informationsflut, was gerade alles passiert. So, wir sitzen auch permanent an Handys, wo geht was, wo kann man hin, was passiert eben gerade an welchen Orten. Weil du sagst, ja. Weil du sagst Informationsflut, wie ist denn das jetzt für euch, wenn ihr vor Ort seid? Habt ihr irgendeine ein Prozent Ahnung, wie das jetzt sozusagen von offizieller Stelle gedacht ist, wie das weitergehen soll? Also irgendwelche Planungen, es muss ja irgendwie mal nach ein paar Tagen, da sollte man meinen, so eine Art Masterplan geschmiedet werden oder sowas? Nee, not at all. Also der, wie heißt das auf Deutsch, State of Emergency, Notstand oder so, wurde ausgerufen. Das hatte bislang zur Folge, dass mehr Cops gekommen sind mit der Fähre heute Morgen. Sonst erstmal nicht. Es ist geplant oder das Militär soll irgendwie die Versorgung der Geflüchteten übernehmen, also mit Essen, Wasser. Das hat heute so funktioniert, dass sie dann im Laufe des Nachmittags gesagt haben, das machen sie nicht, die Stimmung ist so angespannt und überhaupt, sie können da nicht reingehen und die NGOs gebeten haben, das für sie zu machen. Und ja, das ist aber also nach letztem Stand nicht passiert, aus verschiedenen Gründen, also weil es einfach zum einen angespannt ist, weil aber auch bestimmte Projekte das nicht wollen, also Militär, Regierung unterstützen. Genau, es gibt keinerlei Gesundheitsversorgung. Da habe ich die Info, dass die griechische Gesundheitsbehörde heute so im Laufe des Tages irgendwie mal einen Plan gemacht hat, wie dann auch wieder die NGOs vor Ort die Gesundheitsversorgung übernehmen könnten. Das ist aber auch erst in Arbeit. Und ja, also nee, es gibt keinen Masterplan, es gibt nicht. Ja. Ja. Vielleicht diesbezüglich nur noch mal kurz zur Erläuterung, wo sind denn die Leute gerade, sozusagen zentral alle noch an dem Ort oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, auf der, also bis auf die 400 Miners, also Jugendliche, junge Leute, die nach Thessaloniki ausgeflogen wurden, sind alle oder größtenteils auf der Straße oder eben um Moria herum. Es ist nicht so richtig klar, also das kann ich halt, da gibt es so verschiedene Gerüchte von wegen, es sollen Boote kommen, die oder eine Fähre, auf der Leute untergebracht werden sollen. Es sollen irgendwie Camps errichtet werden, aber da ist aktuell nichts passiert, nichts bestätigt. Also draußen obdachlos. Genau, ich glaube, ich habe heute in irgendeiner Presse gelesen, dass 1000 Leute erstmal aufs Festland gebracht werden sollten, neben diesen Kindern, die du erwähnt hast. Aber das ist ja irgendwie, ist keine Ahnung, Wahnsinn, ne? Und vielleicht nochmal zu dem Aspekt der gesundheitlichen Versorgung. Ich habe jetzt auch erst nochmal gelesen in einer guten Taz-Recherche, dass das Moria irgendwie, weiß ich nicht, 6 Monate, glaube ich, unter einer Ausgangssperre sozusagen hing und dann diese 35 Fälle, wahrscheinlich waren es auch mehr. Das ist ja sozusagen auch ein Risiko, was jetzt übelst in der Luft schwebt, dass Menschen sich anstecken, weil sie gar keine Hygienemöglichkeiten haben und es gibt keine medizinische Versorgung. Das ist die Katastrophe, oder? So? Voll. Also ich meine, das Ding ist, das ist alles so ein bisschen, also so wie die Bedingungen in Moria waren, ne? Das war ja mit dem Ausbruch von Corona immer schon das Riesenthema, dass Moria ist jeden Tag eine Großveranstaltung. So. Und da wurde nichts unternommen, über Monate nicht. Außer eben dieser Dauer-Lockdown, wo es den Leuten nur noch möglich war, zu bestimmten offiziellen Terminen mit irgendwie einer Erlaubnis das Camp zu verlassen. Also was einfach auch schon zu massiver, also das hat einfach noch mehr zum Kochen gebracht. Dann gab es diese Corona-Fälle und jetzt ist einfach, also es, ja, alleine bei dieser Food Distribution, es wird nichts eingehalten und es geht nicht, es geht auch für uns mitunter nicht. Es ist super prekär, heute gerade eine der großen Küchen hat den ersten Corona-Fall, die haben direkt dicht gemacht. Die haben 2000 Essen täglich gemacht. Super schlimm, dass die ausgefallen sind. Und es ist wahrscheinlich schon überall so. Also es ist gar nicht mehr möglich, irgendwie darauf zu achten. Wir müssen die ganze Zeit Masken tragen. Wir tragen Handschuhe. Das ist aber auch in der Situation, in der Refugees sind, einfach ein Witz. So. Also es bleibt spannend, was da in den nächsten Tagen passiert. Nächsten Tagen und Wochen. Ja, und wahrscheinlich können wir jetzt ansprechen, keine Ahnung, was heute schon echt für, also bei mir persönlich, aber bei ganz vielen Leuten für Wut gesorgt hat. Europa hat sich verständigt, 400 Leute aufzunehmen. 400? 7 Staaten, glaube ich, oder 10 Staaten wollen 400 Leute aufnehmen. Ja. Genau, wie diskutiert ihr das? Oder vielleicht auch besser, was ist denn jetzt dran aus eurer Perspektive? Ihr kommt ja auch an eure Grenzen als, weiß ich nicht, Ehrenamtliche, die da irgendwie, weiß nicht, humanitäre Nothilfe leisten, ne? Also genau, das Ding ist so ein bisschen wir diskutieren aktuell gar nichts, weil wir aufstehen, anfangen zu kochen oder das alles vorzubereiten, dann versuchen das zu verteilen und irgendwann um 10 abends noch ein Meeting haben, um den nächsten Tag zu planen, zu gucken, wie es war, was wir für neue Infos haben. Dann geht der Tag los mit neuen Infos. Wie im Corona-Fall oder noch ein Brand und wir können gerade einfach nur reagieren und diskutieren. Ich meine, jetzt ist halt irgendwie die Bombe explodiert und die hat aber getickt seit Ewigkeiten und die Themen sind eben dieselben. Die Leute müssen von diesen Inseln weg, die Leute müssen auf die Länder verteilt werden. Grundsätzlich muss diese ganze Asyl-Flüchtlingspolitik grundlegend überholt werden. Also da hat sich an dem ganzen Diskurs nichts verändert, nur dass es halt jetzt noch mal viel, viel prekärer ist und ja, soweit zum Diskussionsstand. Ich bin irgendwie auch so sprachlos. Ja. Also irgendwie, man kann überhaupt nichts mehr sagen und kann eigentlich nur noch schreien. Ne? Und es gab zumindest viele Solidaritätsdemonstrationen auch hier in Leipzig, glaube ich, wo echt die Leute auch, die waren sauer und wollten irgendwas machen, ne? So, ja. Was mich noch, interessieren würde, noch für die, sagen wir mal, um das ein bisschen plastischer sich vorzustellen oder mal wieder sich das plastischer vorzustellen, weil du gerade gesagt hast, da, wenn eine Küche ausfällt oder diese eine spezielle Küche, dass es um 2000 Mahlzeiten am Tag geht. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was würde eigentlich passieren, wenn sozusagen diese ganze ehrenamtliche Hilfe wegbrechen würde? Stichwort Corona etc. Wie würde das dann, also was bleibt dann von diesem Camp oder dieser Versorgung noch übrig, sinngemäß? Ja, das ist eine super spannende Frage, vor allem auch in dem Zusammenhang, dass es heute einen Post irgendwie, ich weiß gar nicht, von offizieller Seite der griechischen Regierung gab, dass die Geflüchteten und die NGOs schuld daran sind, dass es zu diesem Feuer gekommen sind, weil die NGOs durch eben bestimmte, durch ihre Arbeit, durch Medienarbeit und so weiter die Stimmung angeheizt hätten und es jetzt nochmal zunehmend Repressionen gegen NGOs geben soll. Ja, was bleibt da noch? Vielleicht verteilt das Militär dann doch irgendwann mal Essen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind da selber total überfragt, was da als nächstes kommt, was passiert genau, wenn es noch mehr Corona-Fälle gibt. Aktuell versuchen halt wirklich alle Projekte, die irgendwie vor Ort sind, zu kochen und wir arbeiten mit ganz vielen Gruppen zusammen, auch Corona-bedingt, super schwierig eigentlich, aber wir können halt, also irgendwie ist Corona gerade ja nicht das Thema ganz oben tatsächlich, oder es ist mit ein Thema natürlich, wir haben uns heute auch alle testen lassen, aber ja, was bleibt? Eine gute Frage, nicht viel. Und das ist die große Angst, ne? Dass wenn es das auch nicht mehr gibt, was kommt dann als nächstes? Und ich habe leider, also abgesehen davon, dass ich mega übermüdet und überarbeitet bin, auch auf ganz viele Fragen, also es gibt keinen Masterplan, es gibt keine Antworten. So, also. Ja, wie auch, der Masterplan. Tut mir leid, wenn ich die nicht geben kann. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich nur noch wütend, wenn ich diese Politiker alle höre, wie jetzt gerade schon wieder verhandelt, gefeilscht wird, anstatt da irgendwie Flugzeuge hinzufliegen oder Fähren hinzufahren und die Leute da wegzuholen. Ja, ne? Also ich kann es wirklich auch nicht mehr nachvollziehen, überhaupt nicht. So. Ja. Die Frage, was muss noch kommen, was soll, also ne, was, ja. Das war vorher schon unzumutbar, diese Zustände und so, what the fuck, was soll dann das nächste sein? So, also, wie schlimm kann es denn noch werden? Vielleicht letzte Frage, was können wir machen? Können wir spenden? Können wir rüberkommen? Können wir, ja? Ja, spenden ist immer gewünscht, einfach weil natürlich Projekte, wie wir jetzt in der Border Kitchen, einfach riesen Ausgaben haben. Das ist eine ganz andere Nummer als noch letzte Woche. Und es gibt ja auch irgendwie andere Gruppen, die Spenden sammeln, also sowohl Sachspenden, aber eben auch Geld, um Leute einfach zu versorgen. Rüberkommen, ja, also wer das kann, ich glaube, an irgendeinem Punkt braucht es auf jeden Fall frische Leute. So, also wir machen das jetzt 3 Tage und ich denke so, wow, mal sehen, wie lang das so gehen kann, weil so einen Urlaubstag gönnt man sich da auch irgendwie eher nicht. Genau. Und macht weiter Demos, macht noch mehr, versucht mehr Druck zu machen, das vor allem, also ne, das, was es lösen kann. Am Ende, wir machen ein bisschen Harm Reduction, wir versuchen humanitäre Hilfe zu leisten, vielleicht auch mal noch irgendwo hier oder da so ein bisschen Infos zu spreaden, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber am Ende lösen wir das nicht, sondern die EU und da liegt die Verantwortlichkeit und da muss es Druck geben, viel, viel mehr Druck. Ja, dann kommen wir zum NSU 2.0. Dazu habe ich euch einen Beitrag rausgesucht von Radio Korax. Der beschäftigt sich mit dem NSU 2.0. Dazu gekommen bin ich, weil ich auch diese Woche den Artikel gelesen habe. NSU 2.0. Wer steckt hinter NSU 2.0 von der Taz? Die haben ein bisschen recherchiert, um herauszufinden, wer vielleicht der Drohbriefeschreiber ist. und haben sich ziemlich weitläufig damit beschäftigt, haben einmal Anwälte dazu befragt, die auch Drohmails bekommen haben und haben aber auch die Polizei befragt. Genau, ich habe mich dafür interessiert, weil auch in letzter Zeit die Umfrage oder die Nachfrage nach einem Studie, in der es darum geht, wie es ausschaut bei der Polizei mit rechten Tendenzen und die ja jetzt auch irgendwie gekippt wurde, weil man ja sagt, aha, rechtes Gedankengut ist ja nicht erlaubt in Deutschland, deswegen gibt es das bei der Polizei natürlich auch nicht. So, damit habe ich eigentlich schon genug erzählt und ich habe euch den Beitrag eben von Radio Korax mitgebracht, die sich mit diesem Artikel auch beschäftigt haben. Der ist schon ein bisschen älter, aber auch von den letzten Wochen. Genau, den würde ich euch jetzt einfach abspielen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. In den letzten 2 Jahren kam es im gesamten Bundesgebiet regelmäßig und systematisch zu rechtsradikalen Morddrohungen per E-Mail, per Fax und per SMS. Vorrangig werden Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, bedroht. Das sind Politikerinnen und Journalistinnen, die sich entschieden antifaschistisch engagieren und die darüber hinaus aufgrund eines Migrationshintergrunds immer wieder rassistisch beleidigt werden. Bekannt ist außerdem, dass hierzu systematisch persönliche Daten von Polizeirechnern abgefragt wurden, die dann in den Drohschreiben auftauchten. Bekannt sind bislang Fälle in Frankfurt, in 2 Revieren in Wiesbaden, in Hamburg und in Berlin. Wir haben auch hier im tagesaktuellen Programm von Radio Korax über diese Drohschreiben berichtet, die immer wieder mit dem Kürzel NSU 2.0 unterzeichnet worden sind. Gerade auch in Medien wird versucht, den Hintergründen nachzugehen, denn Informationen aus dem bis zu 60-köpfigen Ermittlungsteam vom hessischen Innenministerium und von den Landeskriminalämtern fallen spärlich aus. Hingegen tauchen fast wöchentlich Nachrichten von weiteren Drohschreiben auf bis heute. Aktuell ist die Rede von 80 NSU 2.0 Drohmails. Wer steckt dahinter? Das fragt sich auch eine ausführliche Recherche mit dem Titel Rechter Hass in Uniform, die in der Wochenendausgabe der Taz erschienen ist. Verfasst wurde sie von den Taz-Journalistinnen Sebastian Erb, Christina Schmidt, Dina Riese, Konrad Litschko und Luise Kahn. Mit einem von ihnen, mit Sebastian Erb, bin ich jetzt telefonisch verbunden, um mit ihm über diese Taz-Recherche zu sprechen. Guten Morgen. Guten Morgen aus Berlin. In der Taz-Wochenendausgabe ist eine sehr ausführliche Recherche erschienen. Sehr detailliert habt ihr dargelegt, was euch für Erkenntnisse da vorliegen. Das vielleicht zunächst, was war denn Ausgangspunkt und Motivation für diese sehr ausführliche Recherche? Ja, bei uns ist immer, wenn wir recherchieren, natürlich der Ausgangspunkt, dass wir denken, dass da irgendwie noch nicht alles berichtet worden ist. Und auch der Fall ist ja seit fast 2 Jahren bekannt. Im August 2018 wurde das erste bekannte NSU 2.0 Drohfax verschickt an eine Frankfurter Anwältin. Öffentlich wurde das dann Mitte Dezember 2018. Und es gab immer wieder Nachrichten und Schlagzeilen, weil es natürlich ein ganz besonderer Fall ist, weil eben Polizisten mit drin hängen sollen in diesen Drohungen oder dann auch über Datenabfragen. Und wir hatten dann mehrere Anhaltspunkte, dass wir da tiefer eingestiegen sind. Wir kannten schon einen der Beschuldigten, der jetzt inzwischen auch immer noch als der hauptbeschuldigte Polizist gilt, weil wir uns schon mal mit rechtsextremen Umtrieben in der hessischen Polizei beschäftigt haben. Das war schon Anfang 2019, da war der eher so eine Nebenfigur von vielen, die da irgendwie aufgefallen sind. Dann hat sich aber entwickelt, dass diese Person, zu der wir schon einige Informationen hatten, dann eben als Hauptverdächtiger sich herausgestellt hat. Das war so ein Anhaltspunkt, auf den wir zurückgreifen konnten. Und dann hatten wir, das ist natürlich auch so ein bisschen ein trauriger Zufall, auch in der Taz selbst, in der Redaktion, solche Mails sind da angekommen. Und vor allem, und das ist jetzt eine der neuen Sachen, die wir jetzt recherchieren und aufschreiben konnten, es gab auch Versuche, telefonisch Daten von Betroffenen auszuspähen. Und zwar war das so, dass schon im August 2018, also bevor der gesamte NSU 2.0-Fall überhaupt öffentlich war, hat ein Mann in der Taz angerufen und hat versucht, Daten zu bekommen von einer Taz-Autorin. Und das waren sozusagen die beiden Anhaltspunkte, dass wir dann gesehen haben, wir können da schon noch was Neues auch rausfinden und können da ein bisschen tiefer einsteigen. Auf diesen Anruf in der Taz werden wir im Laufe unseres Gesprächs auch nochmal zurückkommen. Zunächst erstmal, du hast es jetzt auch schon erwähnt, 2018 ist sozusagen dieser NSU 2,0-Fall zum ersten Mal bekannt geworden, indem die Anwältin Seda Bashar Yildiz es veröffentlicht hat, dass sie eben diese Drohschreiben erhalten hat. Sie war ja auch Nebenklageanwältin im NSU. Und du hattest auch erwähnt, es gibt spärliche Informationen von Seiten der Ermittlungsbehörden. Vielleicht da auch, um sozusagen so einen Stand zu bekommen. Was ist denn überhaupt bekannt, was sozusagen die Ermittlungsbehörden da bisher zutage befördert haben? Es gibt schon Informationen, die muss man sich ziemlich zusammensuchen. Und wenn es bei der Staatsanwaltschaft anruft, die erzählt einem erstmal nicht so viel, wo schon Informationen geflossen sind, teilweise aber sehr diffus, teilweise auch in Details nicht ganz richtig. Das ist in Ausschüssen des Hessischen Landtages. Also man darf sich Protokolle anschaut, aus dem Innenausschuss, aus dem Rechtsausschuss, kann man sich schon so ein bisschen was sozusagen zusammenbrüsseln, was die Ermittlerinnen da auch zutage getragen haben. Und der Sachverhalt ist so, dass ja alles anfing damit, dass irgendwie dieses Fax verschickt wurde mit privaten Daten, die man nicht einfach so in der Öffentlichkeit irgendwie bekommen kann. Und dann kamen die Ermittlungsbehörden sehr schnell darauf, dass in einem Polizeirevier in Frankfurt, im ersten Revier in der Innenstadt, eben genau diese Daten abgefragt wurden, kurz bevor das Fax verschickt wurde. Und das war sozusagen der Anhaltspunkt, dass dann die Polizistin, die dort eingeloggt war, erstmal befragt wurde, auch ihr Handy durchsucht wurde. Dann stießen die Ermittlerinnen auf einer Chatgruppe von einer relativ kleinen, von einer Handvoll Leute, Polizistinnen auch aus diesem Revier, die sich dort Sachen ausgetauscht haben, ganz erstmal so Informationen, aber auch schlechte Witze bis hin zu ganz klar als rechtsextrem eingestuften Inhalten. Und dann kamen sie irgendwann darauf hin, dass diese Polizistin, die eingeloggt war, nicht die war offenbar, die das abgerufen hat, diese Daten, sondern ein Kollege von ihr. Und das ist eben der Polizist, Johannes S. heißt er, aus Frankfurt, der bis heute verdächtigt wird von den Ermittlerinnen, dass er die Daten abgerufen hat und zumindest die ersten Drohfaxe auch selbst verschickt hat. Das ist der Verdacht, der nach wie vor gegen ihn im Raum steht. Mehr kann ihm offenbar bisher irgendwie nicht nachgewiesen werden. Er wurde auch mehrfach seine Wohnung durchsucht und wirklich sehr, sehr massiv auch ermittelt, also mit Telefonüberwachung, Internetüberwachung und so weiter. Aber mehr ist da offenbar erstmal nicht festzustellen. Und deshalb ist die Frage, wer hat eigentlich dann die anderen Sachen verschickt? Also diese ganzen Mails vor allem, die von einer Adresse verschickt werden. Das ist eine Adresse vom russischen Anbieter Yandex. Vorne steht ein rassistisches Schimpfwort als Benutzernamen. Und das ist das große Rätsel, das die Ermittlerinnen haben. Wer hat diese Mails verschickt? Wer verschickt sie bis heute? Die kamen ja auch jetzt in der vergangenen Woche und bis jetzt auch am Sonntag wieder kamen immer wieder solche Mails an. Und das ist, sind Mails, die von einer Adresse verschickt werden. Das sind, wie gesagt, so mehr als 80 inzwischen, also wahrscheinlich fast 100. Und das sind eben die wirklich dem Kern NSU 2.0, wenn man so will, zugeordnet werden. Man muss sich da ein bisschen aufpassen, dass da sehr viele Leute inzwischen dieses Label benutzen, NSU 2.0. Dass es ganz verschiedene Drohschreiben gibt, die irgendwo ankommen, wo das einfach jemand drunter schreibt. Das sind aber dann oft auch Trittbrettfahrer. Gab es auch diesen Fall von dem Ex-Polizisten in Bayern, der kurzzeitig festgenommen wurde vor einigen Wochen. Und da gibt es wahrscheinlich keine direkten Zusammenhänge. Aber diese eigentlichen Mails, das ist das große Rätsel, wo die Ermittler offenbar nicht weiterkommen, auch weil ein Rechtshilfeersuchen nach Russland, wo man eben an diese ganzen Verkehrsdaten, an die Hintergründe dieses Accounts kommen will, das wurde bereits vor einem Jahr gestellt, aber bis heute nicht beantwortet. Nun hast du erwähnt, es gibt auf der einen Seite sozusagen eine Unzahl von E-Mails, die dieses Kürzel NSU 2.0 als Unterschrift führen. Manche davon sind Trittbrettfahrer, aber ihr habt euch ja sozusagen auch bemüht, da eine Systematik festzustellen, habt genau eben analysiert auch die Schreibweise dieser Nachrichten und ihr habt eben festgestellt, also ein Teil dieser Nachrichten, die sozusagen scheint tatsächlich von einer Person zu kommen und es gibt da sozusagen eine sehr einheitliche oder ähnliche Schreibweise in diesen E-Mails. Nun widerspricht das ja sozusagen auf den ersten Blick so ein bisschen dem, was ich auch am Anfang erwähnt hatte, nämlich, dass ja sozusagen diese Datenabfragen, die diesen Drohschreiben oftmals vorangegangen sind in verschiedenen Polizeirevieren, dass es ja unterschiedliche Polizeireviere sind, das widerspricht ja sozusagen so ein bisschen dem, dass es eine Person ist. Wie geht das zusammen? Ja, das spricht sich nicht so richtig, wenn man mal überlegt, was so ein Szenario sein könnte. Wir gehen nach dem, was uns vorliegt, das ist natürlich auch nicht alles, gehen wir davon aus, dass es eine Person oder zumindest eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe ist, die diese Mails direkt verschickt. Das sieht man an mehreren Punkten. Das sieht man an der Art, wie sie geschrieben sind, die Mails. Das ist auch nicht so ein Baukastensystem, dass man da sagen kann, das macht jemand Copy and Paste, sondern die sind wirklich zugeschnitten auf die jeweilige Empfängerin, auf einen bestimmten Sachverhalt. Sie haben schon einen eigenen Stil. Es gibt dann auch mal so Rechtschreibfehler, die sich über Monate durchziehen, auf die man sozusagen erstmal nicht kommen würde, wenn jemand anders die Mail schreibt. Und vor allem auch gibt es Mails, die an die Taz gingen, wo auf diesen Anruf im Jahr 2018 Bezug genommen wird. wo dann ganz exakt, präzise auf das Datum jemand weiß, dass er da angerufen hat. Und auch das spricht dafür, dass da nicht so viele Personen involviert sind, weil so eine Information, die könnte man auch gar nicht ohne weiteres weitergeben, weil das so exakt ist und so präzise. Aber dass jetzt eine Person vielleicht diese Mails verschickt oder dass es vielleicht wenige gibt, die diese Mails verschicken, heißt ja nicht, dass noch andere irgendwie beteiligt sind. Andere müssen in irgendeiner Form beteiligt sein. Denn diese Abrufe, wie du richtig gesagt hast, an den Polizeirevieren, die haben ja verschiedene Leute gemacht. Die haben Polizistinnen oder Polizisten gemacht. Und da muss es einen Zusammenhang geben. Die Frage ist, gibt es da ein Netzwerk, dass die irgendwie sich da wirklich alle kennen und austauschen? Das könnte sein, aber dafür spricht auch erstmal gar nicht so viel. Es könnte auch sein, dass es irgendeine Form gibt, einfach des Datenaustauschs, dass es vielleicht irgendwo im Darknet, irgendwo in einer Chatplattform, bei Discord oder wo auch immer, dass dort Leute sich motivieren, eine Zielperson auszuspähen und dann gibt es einzelne Leute, die dazu beitragen, die dann einen Polizist, der vielleicht die anderen Leute, die da unterwegs sind, gar nicht kennt, dann auch was abfragt und dann dort irgendwie einspeist. Und es gibt dann eben diesen NSU 2.0 Absender, der dann daraus das in eine Mail packt und diese Mail verschickt. Also es muss irgendwelche Zusammenhänge geben, weil diese ganzen Abfragen, ein paar davon weiß man nicht genau, ob sie damit zu tun haben, vor allem die jetzt jüngst in Hamburg, kann auch sein, dass sie damit nichts zu tun haben, aber andere sind so am selben Tag zwei Abfragen, eine in Wiesbaden, eine in Hamburg, so Idil Beider, einer Kabarettistin mit ihrer Kunstfigur, Schild Eiche, hat sie so ein bisschen Bekanntheit erreicht, aber sie ist auch jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig bekannt in ganz Deutschland, dass man jetzt irgendwie zwei Polizisten in zwei verschiedenen Städten auf die Idee kommen würden, da irgendwelche Daten abzufragen. Also das ist ja auch das, was den ganzen Fall so brisant macht, dass da nicht irgendjemand anonym irgendwo sitzt und Hassmails verschickt, was schlimm genug wäre, sondern dass da eben Polizistinnen und Polizisten mit beteiligt sein müssen, weil es eben diese Datenabfragen gibt. Und das ist auch das, wo man dann fragen muss, wird da wirklich gut genug ermittelt? Wenn man sich dann anschaut, wie da in Wiesbaden verfahren wurde, die eine Abfrage monatelang gar nicht irgendwie bekannt war und gar nicht ermittelt wurde, bei der anderen, die dann bekannt war Anfang des Jahres, wo Daten von den Politikern der Linkspartei in Hessen abgefragt wurden, wo dann wochenlang die Leute, die Polizisten aus dem Revier, die das hätten sein können, nicht befragt wurden. Da ist dann teilweise ein sehr, sehr langsames Vorgehen von Seiten der Ermittlungsbehörden. Ein Satz, der in eurem Text, der jetzt in der Wochenendausgabe der Taz erschienen ist, mir sozusagen irgendwie sehr hängen geblieben ist, ist der Satz, dass es sich eigentlich um den größten Skandal innerhalb der Polizei seit 1945 handelt. Das dann vielleicht auch nochmal zugespitzt gefragt, weil wir jetzt eben auch gesprochen haben darüber, dass an verschiedenen Polizeirevieren diese personenbezogenen Daten abgefragt wurden. Muss man tatsächlich davon ausgehen, dass es eben ein bundesweites Netzwerk in der Polizei ist, das hier sozusagen in diesem NSU 2.0-Fall verstrickt ist? Nee, wir haben ja geschrieben, dass es einer der größten Polizeiskandale ist. Ich würde jetzt gar nicht so sagen, immer diese absolute Superlative ist immer schwierig. Wie ich ja eben schon sagte, ist die Frage, wie definiert man ein Netzwerk? Es ist klar, dass mehrere Polizisten oder auch Polizistinnen damit zu tun haben. Und dass die sich in irgendeiner Form beteiligen, Daten abzurufen, dass sie irgendwie dazu motiviert werden, dass sie sich vielleicht dann wirklich in irgendeiner Online-Plattform da gegenseitig anstacheln, das kann man sagen. Und dass mit diesen Informationen dann wieder was passiert, nämlich dass sie landen in Mails mit Todesdrohungen, mit sehr bösen Hassformulierungen und Beleidigungen. Und es gibt da Zusammenhänge. Es gibt auch Zusammenhänge zwischen den Mails von dieser Yandex-Adresse und Daten, die damals im Frankfurter Polizeirevier abgerufen wurden. Nämlich auch von diesen Daten sind wieder in diesen Mails welche aufgetaucht. Das heißt, man kann sagen, dass auch es irgendeinen Bezug geben muss eigentlich zwischen diesem hauptbeschuldigten Polizisten, der sich gegen den Ermittlern nicht äußert, der auch auf unsere vielerlei Anfragen nicht sagen wollte, nicht reagiert hat, zu dem oder den Personen, die jetzt diese Mails verschicken. Also es gibt diese Bezüge. Aber es gibt, zumindest soweit wir das überblicken konnten, in der Analyse dieser Mails und überhaupt diese Strukturen sich anzuschauen, von einem großen Netzwerk, wo sich alle kennen und gemeinsam dieses Ziel verfolgen und sich vielleicht auch sogar persönlich treffen oder sowas, da gibt es zumindest, soweit wir es überblicken können, keine Anhaltspunkte. Wir haben herausgefunden, dass gegen Demonstranten auch bezahlt werden, dass direkt ausgezahlt wird, 30 Euro pro Stunde, das haben wir nicht nachweisen können, aber über eine Vielzahl von seltsamen linksextremen Vereinen funktioniert das wunderbar. Das sind also nichts anderes als Berufsgegendemonstranten, die von Demo zu Demo gekarrt werden, womit versucht wird, uns fertig zu machen. Antifa-Vertrag. Ich habe einen Antifa-Vertrag. Ich habe einen Antifa-Vertrag. Vielleicht ist das jetzt der Punkt, um auch nochmal auf diesen Anruf bei der Taz zurückzukommen. Also wir haben im Sommer 2018 zum ersten Mal gehört von diesem Fall NSU 2.0 und im Sommer 2018 ist es eben auch passiert, dass ein Mann bei der Taz anruft, sich als Polizist ausgibt und ja sozusagen Informationen über Hengame Yago Bifara haben möchte, die ja sowieso immer wieder auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat in rechten Netzwerken und von dort bedroht worden ist. Ihr seid dem nachgegangen, diesem Anruf. Was ist dabei herausgekommen? Wie ja sozusagen strickt sich diese Spur dann weiter mit diesem Anruf bei der Taz? Ja, das Auffällige war, dass dieser Anruf sogar war, bevor dieser ganze Fall öffentlich war. Also das erste Fax ist eingetroffen bei der Funkveranwältin Seta Bashayildiz am 2. August 2018. Aber öffentlich wurde der Fall erst Mitte Dezember 2018 durch Medienberichte, die da erschienen sind. Und dann war es ja dann ein großer Skandal und es kamen ganz viele andere rechtsextreme Vorfälle in der hessischen Polizei ans Licht. Aber schon vorher, also schon im August 2018, also wenige Wochen nach diesem ersten Fax, hat eben ein Mann in der Taz angerufen und hat gesagt, er sei Polizist aus dem Wedding und er wolle da, weil es irgendwie eine Anzeige gäbe und die Kontaktdaten nicht richtig vorlegen, wolle er eben die Kontaktdaten haben von der Taz-Autorin Hengame Yago Bifara. Und wurde natürlich auch irgendwie, es waren zwei Anrufe, dann kam er immer meiner Chefredakteurin raus und wurde dann auch relativ schnell abgewiegelt sozusagen, weil irgendwie klar war, da stimmt irgendwas nicht. Weil es gab da keine Anzeige in dem Kontext, es hat irgendwie inhaltlich gar nicht gepasst. Und was dann interessant war, ist, dass dann dieser angebliche Polizist, dessen Identität soweit erstmal unklar ist, dass er dann auch unflätig wurde am Ende des Gesprächs und dann sozusagen auch mit der Drohung das Gespräch beendet hat. Damals wurde dem schon Beachtung geschenkt, aber es war jetzt auch nicht so der eine Fall, weil es natürlich immer wieder leider Drohungen gibt gegen Mitarbeitende der Taz, dass das jetzt auch nicht so außergewöhnlich war und wurde sozusagen damals erstmal sozusagen abgehakt. Aber es gibt natürlich auch von damals auch noch Leute, die sich daran erinnern und Kommunikation und so. Es war schon so ein bisschen ein Thema. Aber neue Aufmerksamkeit hat es dann innerhalb der Redaktion bekommen, als dann ein gutes Jahr später, im Oktober 2019, eine Mail kam, eben von dieser Adresse, die heute dem NSU 2.0 zugeordnet wird, wo dann eben auf dieses Gespräch Bezug genommen wird. Also von wegen, ich habe doch damals schon am Telefon das und das gesagt. Und das war dann schon ein Punkt, wo klar war, dieser Anruf und diese Mails hängen nie zusammen, wurde dann damals auf dem Taz-System weitergeleitet ans LKA. Das heißt, seitdem liegt auch den Ermittlerinnen liegt dann das vor. Und dann gab es noch eine Mail relativ noch nicht so lange her, Ende Juni, wo dann ganz exakt sogar mit dem Tag auf diesen Vorgang nochmal hingewiesen wurde. Auch wieder von NSU 2.0. Und das zeigt, dass da irgendjemand sehr lange sich auch beschäftigt mit Zielpersonen, mit der Ausspähung, die es in dem Fall nicht erfolgreich war, und da versucht, bestimmten Leuten hinterher zu spionieren. Und dass es eben Hengame Yago Bifara in dem Fall ist, das war auch bisher so öffentlich nicht bekannt, wurde auch in diesen ganzen Ausschusssitzungen, die ich schon erwähnt habe, wo über diesen Fall berichtet wurde, war das nie Thema. Und wir finden, dass das schon relevant ist, auch diesen Aspekt auch mit zu betonen, weil es ja einfach auch ein sehr, sehr frühes Vorgehen war. Also zu einem Zeitpunkt, wo das nicht mal öffentlich war. Also es kann dann auch kein Trittbrettfahrer sein, weil ja eigentlich gar niemand davon wusste, dass es dieses Rohfax überhaupt gab. Das heißt, das ist schon im Kern ein wichtiger Aspekt für diesen Fall. Und es zeigt vor allem auch, dass der oder die Täter da sehr, sehr intensiv dabei sind bei der Ausspähung ihrer Zielperson, über die sie dann Hassbotschaften und Drohungen verbreiten. Nun ergibt sich durch eure Recherchen ja ein bestimmtes Bild, was wir dann mit dem NSU 2.0 haben. Das heißt, wir haben einen Täter, der Drohmails schreibt, Morddrohungen schreibt, der direkt nationalsozialistische Bezüge aufweist, der immer wieder vor allen Dingen Frauen bedroht, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich antifaschistisch äußern, die selbstbewusst mit Migrationshintergrund auftreten. Wir haben diese Daten, die abgerufen wurden in verschiedenen Polizeirevieren. Wir haben diesen Hauptverdächtigen Johannes S., der aber keine Auskunft gibt und nicht aussagt. Wenn man dieses Bild im Gesamten vielleicht nochmal nimmt, was würdest du denn sagen, an welcher Stelle müsste jetzt die Recherche weitergehen? Oder ja, was sind sozusagen die Sachen, die fehlen, um sozusagen tatsächlich ein genaueres Bild zu bekommen? Ja, ich denke, Recherche muss natürlich da in verschiedene Richtungen weitergehen. Ich würde jetzt erstmal auch die Ermittlerinnen und Ermittler der hessischen Polizei da sehen, dass die da auch mal ein bisschen vorankommen müssen. Es gibt ja inzwischen auch einen Sonderermittler, der eingesetzt ist, also der direkt im Landespolizeipräsidenten unterstellt ist. Der hat eben diese Ermittlungsgruppe im Landeskriminalamt unter sich. Da sind nach jüngsten Angaben ungefähr 30 Leute, die da arbeiten. Das waren zwischendurch bis zu 60. Und die müssten meiner Ansicht nach wirklich mal diesen Datenabfragen hinterhergeben. Das sind ja die Sachen, wo man angreifen kann. Dass es sehr schwierig ist, jemanden, der mit einer Yandex-Adresse, mit dem Tor-Browser, also auch verschlüsselt anonym im Internet ist, da Mails verschickt, dass man da schwer rankommt, ist ja bis zum gewissen Grad nachvollziehbar, zumal wenn dann eben da die Hilfe der russischen Behörden nicht funktioniert, dass die da irgendwie Rechtshilfe suchen, dann auch beantworten. Aber es gibt ja die Polizistinnen und Polizisten, die eingeloggt waren, als die Datenabfragen waren. Und es gibt ja die, selbst wenn die es nicht waren, die behaupten ja in Wiesbaden, zumindest die beiden behaupten, sie waren das nicht. Die sagen, ich war eingeloggt. Und das ist ein bisschen seltsames Vorgehen, was immer offenbar noch nicht abgestellt war zu dem Zeitpunkt in Hessen, dass sich einer einloggt zu Beginn der Schicht und alle anderen, die in der Schicht arbeiten, da im Straßendienst, da nutzen den Computer auch mal zwischendurch. Das heißt, das ist sozusagen ein bisschen die Ausrede dann auch, dass man sagen kann, ja, ich war das gar nicht. Aber das ist auch der Anhaltspunkt. Man muss doch diese Leute irgendwie so befragen und so da irgendwie rausfinden, dass man rausfindet, ja, wer hat diese Daten eigentlich abgerufen. Und das ist doch der Anhaltspunkt. Dann kann man Leute fragen, ja, was hast du mit den Daten gemacht? Warum hast du das gemacht? An wen hast du die weitergegeben? Und das, finde ich, ist ein Punkt, wo zumindest in der Öffentlichkeit das noch nicht so richtig gut dargestellt wurde, ob da wirklich alles versucht wurde über diese Anhaltspunkte in der Polizei selber. Aber das ist ja auch das Skandalöse, dass da Polizistinnen und Polizisten mit drin hängen müssen in irgendeiner Form, dass dem zumindest, wie wir das in der Öffentlichkeit mitbekommen, nicht so weit nachgegangen wurde. Also das ist wirklich der Anhaltspunkt, wo ich mir jetzt von Seiten der Ermittlungsbehörden wünschen würde, dass da mit ein bisschen mehr Nachdruck dem nachgegangen wird. Das ist also die fordernde Perspektive, dass eben innerhalb der Polizei da sozusagen die gründliche und genaue Recherche und die tatsächlich auch die Befragung stattfinden muss. Ich hätte abschließend eine Frage, die vielleicht so ein bisschen darauf auf eine Reflexion zielt, was diese ganze Konstellation für einen kritischen Journalismus heißt, weil das Ganze ist ja schon irgendwie auch was Brisantes dahingehend, als dass also ich immer wieder das Gefühl habe, okay, man bekommt eigentlich die genaueren Informationen über eben genau solche Recherchen, wie ihr sie betreibt, und gleichzeitig gibt es ja aber selber eine Betroffenheit, in dem nämlich sozusagen bei euch auch angerufen wird, Daten von einer Kollegin erfragt werden. Das heißt, die Bedrohungslage sozusagen kommt ja dadurch dann in den näheren Umfeld und der kritische Journalismus ist da selbst betroffen. Habt ihr euch darüber auch Gedanken gemacht? Und ja, oder vielleicht, was hat das mit euch und mit eurem Selbstverständnis in der Recherche vielleicht auch gemacht? Wir machen uns natürlich da immer Gedanken drüber, das ist klar, aber ich glaube, in dem konkreten Fall ist das schon so, dass da die Personen, die da schon lange im Fokus stehen, dass die wirklich die sind, die da auch das eigentliche Problem haben und denen auch dann da geschaut werden muss, dass dieser Fall gelöst wird, dass eben diese 2 Jahre jetzt andauernde, nicht bei allen, also es war ja dann auch zeitlich versetzt, wieder die Drohungen da verschickt wurden. Aber ich glaube, das sind jetzt die Personen, um die es da wirklich geht. Und wir als Journalistinnen und Journalisten tun da unseren Job und hängen uns da rein, um da einen Beitrag zu leisten, dass da Sachen öffentlich werden, dass vor allem auch die Zusammenhänge dargestellt werden. Ich glaube, das ist das, was wir ein bisschen leisten können, dass da viele Informationen ja schon irgendwie da sind, aber auch Ermittlungsbehörden haben ein bisschen anderen Blick auf die Dinge. Die müssen natürlich streng nach Strafprozessordnung agieren und haben da einzelne Vorwürfe und einzelne Tatverdächtige. Und wir versuchen ja immer so ein bisschen dann bei unseren Recherchen und bei unseren Texten, die wir schreiben, so ein bisschen ein größeres Bild zu geben und können auch mal mit Szenarien arbeiten, können Sachen sagen, die könnten sein. Wir wissen aber nicht, ob es so ist, aber es ist ein plausibles Szenario, aus dem wir wissen. Das ist, glaube ich, das, was wir ein bisschen leisten können. Und wir können natürlich auch ja, so ein bisschen versuchen zu erklären, was damit nichts zu tun hat. Das finde ich in dem Fall auch sehr wichtig, weil es zwischenzeitlich so ist, dass auch in Medienberichterstattung dann kommt irgendeine Mail, wo halt NSU 2.0 drunter steht, irgendwo an und wird dann gleichzeitig hier neue Drohmail der NSU 2.0. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn so Drohmails ankommen, ganz egal, wer sie verschickt, weil diese Referenz auf die rechtsterroristische Terrorgruppe ist natürlich immer ein Problem. Aber es hilft dann auch nicht, wenn man alles in einen Topf wirft. Also deshalb ist es für uns auch immer wichtig, dass wir da ein bisschen versuchen, die Stränge auseinanderzuhalten, was damit was zu tun hat. Und das ist das, glaube ich, was wir als Journalistinnen und Journalisten leisten können. Findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz.